Achtung, eine Sondermeldung. Die deutschen Armeen sind auf der ganzen Frontbreite im Rückzug begriffen. Die sowjetischen Armeen haben 40 Kilometer von der illyrischen Grenze Kishnar besetzt. Wo irgend möglich verweigern die illyrischen Truppen den Kampf. Zahlreiche Überläufer sind bereits bei den Alliierten eingetroffen. Illyria, wir wissen, dass ihr nur gezwungen die Waffen gegen die UdSSR ergriffen habt. Wir kennen die demokratische Gesinnung der illyrischen Bevölkerung und wir werden... Wer ist da? Hugo. Wer? Hugo Barin. Mach doch auf. Ja. Sofort. Nur keine Überraschungen. Ich bin es. Du staunst? Ich staune, wie du aussiehst. Ja, ich habe mich verändert. Hast du mich jetzt genug angeschaut? Auch richtig erkannt? Irrtum ausgeschlossen? Schön, dann leg den Revolver weg. Ich dachte, du hättest 5 Jahre bekommen. Stimmt, hatte ich auch. Komm herein und mach die Tür zu. Ausgebrochen? Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin wegen guter Führung entlassen worden. Wann haben sie dich laufen lassen? Eben erst. Hast du schon jemand gesprochen? Nein, Olga. Keine Menschenseele. Sag mal, freust du dich, dass du mich wieder siehst? Ich weiß es nicht. Was macht Louis? Dem geht es ganz gut. Und Lorenz? Der hat Pech gehabt. Das dachte ich mir. Ich weiß nicht warum, aber an den habe ich immer denken müssen wie an einen Toten. Es hat sich wohl manches geändert seitdem. Wir haben die Deutschen hier. So? Eigentlich nur für den Durchmarsch nach Ungarn. Aber sie sind geblieben. Aha. Sind viele neue bei uns? Viele. Junge Leute? Na ja. Wir halten es jetzt etwas anders mit der Aufnahme. Es sind zu viele Lücken da. Wir sind weniger streng. Ja, natürlich. Man muss sich anpassen. Aber alles in allem ist die Linie dieselbe geblieben? Ja, im Großen und Ganzen. Und bei dir? Hast du jemand? Hin und wieder. Im Augenblick nicht. Habt ihr manchmal von mir gesprochen? Manchmal. Da sind sie nachts mit ihren Motorrädern gekommen, wie zu meiner Zeit. Sie haben sich um den Tisch gesetzt und irgendeiner hat gesagt, das war auch so eine Nacht, als der Kleine unbedingt einen Auftrag gewollt hat. War es so? Ja, so ähnlich. Und dann, eines Tages habt ihr gesagt, jetzt hat er noch 3 Jahre und wenn er rauskommt, dann schlagen wir ihn zur Belohnung nieder wie einen Hund. Bist du verrückt? Komm, Olga! Warst du beauftragt, mir die Schokoladebonbons zuzuschicken? Was für Schokoladebonbons? Bonbons mit Cognac-Füllung in einer rosa Schachtel. Ein halbes Jahr lang hat mir ein gewisser Egon Reich regelmäßig Päckchen geschickt. Da ich niemanden kannte, der so heißt, habe ich mir gesagt, sie kommen von euch und das hat mich gefreut. Dann haben die Sendungen aufgehört und ich sagte mir, jetzt vergessen sie dich. Da kommt vor 3 Monaten wieder ein Paket von dem gleichen Absender mit Zigaretten und Pralines. Ich habe die Zigaretten geraucht. Aber die Pralines hat mein Zellennachbar gegessen. Sie sind ihm schlecht bekommen, dem armen Kerl. Sehr schlecht sogar. Da habe ich gedacht, sie vergessen dich doch nicht. Es gibt nur eine Erklärung. Anfangs hat die Partei gedacht, ich wäre noch zu was nütze. Dann hat sie sich's anders überlegt. Du redest zu viel, Hugo. Immer noch zu viel. Du musst offenbar reden, um zu fühlen, dass du lebst. Du brauchst mir nicht erst zu sagen, dass ich zu viel rede. Ich kann selber ein Lied davon singen. Ihr habt mir niemals getraut. Ich bin euch nicht böse deswegen. Die ganze Geschichte war von vornherein faul. Warum bist du denn gekommen? Weil du nicht auf mich schießen könntest. Denke ich wenigstens. Hugo, hör zu. Ich habe in Bezug auf dich keinen Befehl erhalten. Aber wenn ich jemals einen bekomme, musst du wissen, dass ich tun werde, was mir befohlen wird. Und wenn mich jemand von der Partei fragt, so werde ich sagen, dass du hier bist. Selbst wenn sie dich vor meinen Augen niederschießen. Hast du Geld? Nein. Ich gebe dir welches und dann geh. Wohin? Soll ich mich in den Hafengassen herumtreiben oder auf den Docks? Das Wasser ist kalt, Olga. Hier ist es wenigstens hell und warm. Da stirbt sich's gemütlicher. Hugo, ich werde tun, was die Partei mir befiehlt. Ich schwöre dir, ich werde es tun. Sicher. Geh! Nein! Ich werde tun, was die Partei mir befiehlt. Du wirst dich wundern. Beim besten Willen von der Welt ist das, was man tut, niemals das, was die Partei befiehlt. Du gehst zu Hödra und schießt ihn nieder. Ein glatter Befehl, was? Ich bin bei Hödra gewesen und ich habe ihm 5 Kugeln in den Leib gejagt. Aber das war nicht dasselbe. Der Befehl. Auf einmal war keiner mehr da. Der Befehl war im Hintergrund geblieben. Ich hatte mich ganz allein vorgewagt und ganz allein jemand umgebracht. Und ich weiß nicht einmal, warum. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Wo ist Jessica? Bei ihrem Vater. Ich glaube, sie trägt meinen Namen nicht mehr. Wo soll ich dich unterbringen? Täglich kommen Kameraden zu mir. Sie kommen, wann sie wollen. Auch in dein Schlafzimmer? Ach, nein. Ich aber war einmal drin. Da war eine rote Decke auf dem Divan. Eine Tapete mit gelben und grünen Streifen. 2 Fotos an der Wand. Das eine war ich. Willst du ein Inventar aufnehmen? Das 2. Foto hat mir viel Kopfzerbrechen gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Sei still. Da kommt jemand. Ja. Worauf wartest du? Geh in mein Schlafzimmer. Da kannst du deine Erinnerungen auffrischen. Wer ist da? Wer ist Karl? Einer von uns. Ja, gleich. Verschwinde ins Schlafzimmer. Ja, gut. Ja. Wo ist er? Wer? Hugo. Wir sind hinterm Herseit, das im Loch heraus ist. Ist er nicht da? Doch. Er ist da. Wo? Dort, im Schlafzimmer. Gut. Los, Franz. Wird erledigt. Nein. Es dauert nicht lange, Olga. Wenn du willst, geh inzwischen draußen ein bisschen auf und ab. Wenn du wiederkommst, ist keiner mehr da. No, auch keine Spuren. Nein, sag ich. Stör mich nicht bei der Arbeit, Olga. Hat Louis dich geschickt? Ja. Wo ist er? Draußen im Wagen. Geh ihn holen. Hast du nicht gehört, du sollst ihn holen. Gut. Franz, hol ihn. Ja. Zeitverschwendung. Was ist denn los mit dir? Warum lässt du dich hier nicht ihre Arbeit machen? Ihr habt es zu eilig damit. Zu eilig? Schick sie hinaus. Warte draußen auf mich. Ich rufe euch, wenn es soweit ist. Komm, Franz. Louis, er hat für uns gearbeitet. Olga, der Kerl ist gefährlich. Er darf nichts erzählen. Er wird nichts erzählen. Du hast immer für ihn eine Schwäche gehabt. Louis, ich habe dich nicht hereinkommen lassen, um über unsere Schwächen zu reden. Ich spreche im Interesse der Partei. Wir haben viele Leute verloren, seit die Deutschen hier sind. Wir können uns nicht leisten, den Burschen zu liquidieren, ohne erst zu prüfen, ob er nicht doch verwendbar ist. Verwendbar? Ein kleiner, disziplinloser Anarchist. Ein wichtigtuerischer Intellektueller, ein Bourgeois, der arbeiten will, wenn es ihm gerade passt. Und der die Sache hinschmeißt, wenn er nicht mehr mag. Ja, aber mit 24 Jahren hat er Höderer mitten unter seinen Leuten erschossen. Und es dann fertiggebracht, einen politischen Mord als Eifersuchtsdrama zu tarnen. War es denn ein politischer Mord? Eben das sollte man jetzt aufklären. Louis, ich verlange nicht, dass du ihn unbedingt am Leben lässt. Es kommt mir darauf gar nicht an. Ich bin nur der Meinung, dass man erst untersuchen muss, ob die Partei ihn nicht noch verwenden kann, ehe man ihn einfach liquidiert. Die Partei kann ihn nicht wieder zurücknehmen, das weißt du ganz genau. Wenn wir ihn wieder in unserer Mitte aufnehmen, spricht er sicher nicht. Wenn man ihn richtig einsetzt, ist er noch zu brauchen. Also, was schlägst du vor? Komm um Mitternacht wieder. Bis dahin weiß ich, weshalb er Hödra erschossen hat und was mit ihm los ist. Wenn ich nach bestem Wissen überzeugt bin, dass er für uns arbeiten kann, sage ich es euch und ihr lasst ihn ruhig schlafen. Und wenn er nicht mehr zu verwenden ist? Dann lasse ich euch herein. Da riskieren wir viel und können nur wenig gewinnen. Was riskiert ihr denn? Habt ihr das Haus umstellt? Mit 4 Leuten, ja. Lass sie bis Mitternacht da. Gut. Bis Mitternacht. Was haben Sie denn gewollt? Sie sind hinter dir her. Und du hast gesagt, dass ich hier bin? Ja. Gut, dann gehe ich. Hugo, die Nacht ist hell, das Haus ist umstellt. Aber solange du hier bei mir bist, rührt dich keiner an. Das hast du immerhin erreicht. Aber ich muss ja schließlich auch mal wieder hinaus. Du hast die Nacht vor dir. In einer Nacht kann viel geschehen. Was soll geschehen? Es kann sich manches ändern. Hast du dich niemals gefragt, was du machen würdest, wenn du aus dem Gefängnis kämst? Daran habe ich nicht gedacht. Woran hast du denn gedacht? An das, was ich getan habe. Ich habe versucht zu verstehen, warum ich es getan habe. Und hast du es schließlich verstanden? Wie ist es denn gekommen mit Höderer? Stimmt es, dass er hinter Jessica her war? Ja. Dann war es also Eifersucht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Erzähle. Was? Alles. Von Anfang an. Man kann die Geschichte mit dem März anfangen lassen, als Louis mich zu sich bestellte. Oder schon ein Jahr vorher, als ich in die Partei eintrat. Oder vielleicht noch früher, schon mit meiner Geburt. Aber gut. Nehmen wir an, sie hätte im März 43 begonnen. Ich war ein Jahr bei der Partei. Genau seit der Regent der Sowjetunion den Krieg erklärt hatte. Du hattest mir meinen Namen gegeben. Raskolnikow. Der Held eines Romans. Er hatte einen Menschen getötet. Bis dahin hattest du nur unsere Zeitung gemacht. Ihr hattet wenig Vertrauen zu mir. Aber ich wollte, dass ihr mich auf die Probe stellt. Nebenan beriet das Komitee. Höderer hat es zusammengerufen. Louis war außer sich. Louis wurde überstimmt. Höderer hatte sich Vollmacht erzwungen zum Paktieren. Louis wollte ihm keine Zeit lassen. Und da hattest du deine Aufgabe. Dort ist die faschistische Regierung des Regenten, der seine Politik auf die Achse ausgerichtet hat. Hier ist unsere Partei, die für Demokratie, Freiheit und klassenlose Gesellschaft kämpft. Zwischen beiden die Pentagon-Leute, die in aller Stille liberales Bürgertum und Nationalisten unter einen Hut bringen wollen. Höderer will, dass das Proletariat sich mit Faschisten und Pentagon verbindet, um sich nach dem Krieg mit ihnen die Macht zu teilen. Höderer hat letzten Dienstag bei der Partei angefragt, ob sie ihm einen Sekretär stellen kann. Einen verheirateten Studenten. Ich mache die Sache, Louis. Höderer ist ein Verräter. Er muss umgelegt werden. Ich mache die Sache. Gib ihm die Chance, Louis. Stehst du für ihn ein? Absolut. Also höre, Kleiner. Er wohnt 20 Kilometer von hier in einem Landhaus mit ein paar Burschen, die ihn überwachen. Morgen fährst du dahin mit deiner Frau. Wie alle anderen Leute. Wie alt ist er? So in der Mitte. Zwischen was? 20 und 60. Groß oder klein? Mittel. Besondere Merkmale? Er hat keine besonderen Merkmale. Du tust so überlegen. Aber du wärst gar nicht imstande, ihn mir zu beschreiben. Natürlich könnte ich das. Hugo, denke genau nach. Hat er einen Schnurrbart? Nein. Nein, ich bin sicher, er hat keinen. Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Er hat eine Krawatte mit Tupfen. Ah, jetzt ist es raus. Jetzt hast du dich verraten. Die ganze Zeit, als er mit dir gesprochen hat, hast du nur auf seine Krawatte geschaut. Hugo, du hast dich von ihm einschüchtern aber lassen. Nein. Er hat dich eingeschüchtert. Aber er schüchtert einen gar nicht. Warum hast du dann auf seine Krawatte geschaut? Um ihn nicht einzuschüchtern. Gut, gut. Aber ich werde ihn mir anschauen, mein kleiner Hase. Was hat er zu dir gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass mein Vater Vizepräsident der Steinkohlenwerke von Tosk ist und dass ich ihn verlassen hätte, um in die Partei einzutreten. Was hat er geantwortet? Es wäre recht so. Ja, und dann? Ich habe ihm nicht verheimlicht, dass ich den Doktor gemacht habe. Und ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass ich kein Intellektueller sei und dass ich mich nicht schäme, Schriftstücke zu kopieren und dass Gehorsam und strikteste Disziplin für mich Ehrensache sind. Und was hat er darauf geantwortet? Es wäre recht so. Und damit habt ihr 2 Stunden zugebracht. Ja, du musst die Pausen mitrechnen. Ach, du gehörst zu den Leuten, die immer erzählen, was sie den anderen gesagt haben, aber niemals das, was die anderen ihnen geantwortet haben. Aber ich denke, dass du dich mehr für mich als für die anderen interessierst. Aber sicher, mein Hase. Nur, dich habe ich ja sowieso und die anderen habe ich nicht. Willst du Höderer haben? Ich will alle haben. Er ist vulgär. Wie willst du denn das wissen? Du hast ihn noch gar nicht angeschaut. Hat er nach mir gefragt? Nein. Hat er auch sonst nichts über mich gesagt? Nichts. Ah, der hat ja keine Manieren. Es hat keinen Zweck, dass du dich für ihn interessierst. Wieso? Kannst du deinen Mund halten? Mit beiden Händen. Er muss sterben. Ist er krank? Nein, aber er wird ermordet, wie alle Leute, die mit Politik zu tun haben. Ah, und du, kleiner Hase, hast du auch mit Politik zu tun? Ja, natürlich. Ja, und was macht denn dann die Witwe eines Mannes, der mit Politik zu tun hatte? Sie tritt in die Partei ihres Mannes ein und vollendet sein Werk. Lieber Himmel, dann würde ich mich lieber auf deinem Grab umbringen. Ach, das geschieht nur noch auf den Malabaren. Also ist das Ganze jetzt Spaß oder nicht? Hören wir jetzt auf damit. Lass mich weiter Koffer auspacken. Mach nur. Es fehlt nur noch deiner. Den packe ich selber aus. Aber mein liebes Herz, das ist doch nicht deine Sache. Seit wann ist es denn deine? Willst du kleine Hausfrau spielen? Ja, du spielst ja auch revolutionär. Revolutionäre brauchen keine kleinen Hausfrauen. Ja, sie sind mehr für schwarzhaarige Wölfinnen, wie Olga eine ist. Du bist wohl eifersüchtig. Also dann gib mir den Schlüssel jetzt für diesen Koffer. Ich habe geschworen, ihn nicht zu öffnen. Er ist mit Briefen der Wölfin vollgestopft, ne? Oder mit Fotos vielleicht. Mach mal auf. Nein. Das ist mir auch ganz egal, ich weiß doch, was drin ist. Was ist denn drin? Drin ist... Jessica! Schau her! Diese Bilder. Jessica! Ich habe den Schlüssel in deinem blauen Anzug gefunden. Ich weiß, wer deine Geliebte ist. Jessica. Ich bin es nicht und auch nicht die Wölfin, sondern du bist es selbst. 12 Fotografien von dir waren in dem Koffer. Gib die Bilder her! 12 Bilder aus deiner träumerischen Jugendzeit. Wie musst du dich selber Jessica, lieben? Du gibst die Bilder zurück. Sofort gibst du sie her. Ach, pass auf! Sonst sind wir beide hin. Gleich gibst du sie her. Ich sag dir doch, der Revolver kann losgehen. Der war nämlich auch in dem Koffer. Gib her! Da hast du ihn. Was soll der Revolver bedeuten? Ich habe immer einen bei mir. Es ist nicht wahr. Bis du hierher kamst, hast du keinen gehabt. Wozu brauchst du den Revolver? Willst du es wissen? Ja. Aber antworte mir ernsthaft. Du hast nicht das Recht, mich von deinem Leben fernzuhalten. Wirst du auch zu niemand davon sprechen? Zu niemandem auf der Welt. Um Hydra zu erschießen. Ach, Hugo, jetzt hör doch auf. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mehr spiele. Jessica, du wirst eines Tages die Frau eines Mörders sein. Aber das bringst du ja niemals fertig, armer Hase. Soll ich ihn an deiner Stelle erschießen? Ich kann mich ihm ja anbieten und dann... Ja, danke. Und dann triffst du ihn nicht. Ich mache das lieber selbst. Ja, aber warum willst du ihn denn erschießen? Du kennst ihn doch gar nicht. Damit meine Frau mich ernst nimmt. Ah. Hör zu. Das mit Hödra ist wahr. Die Partei hat mich deswegen hergeschickt. Warum hast du es mir nicht schon früher gesagt? Vielleicht wärst du da nicht mitgekommen. Aber wieso? Das sind doch deine Männersachen. Das geht mich doch gar nichts an. Na ja, es ist doch immerhin ein merkwürdiger Auftrag. Der Bursche wirkt recht zäh. Dann werden wir ihn eben chloroformieren und an die Mündung einer Kanone binden. Jessica, es ist mir doch ernst. Mir auch. Nein, du spielst nur ernst sein. Du hast es ja selber gesagt. Nein, du. So glaube mir doch, Jessica. Ich bitte dich darum. Ich werde dir glauben, sobald du glaubst, dass ich ernst bin. So kommen wir nicht weiter. Herein. Wir sind es. Was heißt wir? Wir. Ich bin Slick, er heißt Georg. Wir sollten mal sehen, ob ihr Hilfe braucht. Das ist sehr nett von euch, aber ich brauche keine Hilfe. Ich ging ja doch schneller zu vieren. Meint ihr? Das ist Hödras Leibgarde. Stell dir vor, ich habe mir schon sowas gedacht. Wegen meinem Schießeisen da, oder? Ja, auch deswegen. Wir sind dabei gar nicht so blutdürstig. Ich bin Spengler von Beruf, aber man tut, was man kann, wenn die Partei es wünscht. Ihr habt doch keine Angst vor uns. Nein, im Gegenteil. Nur hätte ich ganz gerne, ihr würdet eure Waffensammlung mal ein Weilchen ablegen. Verboten. Ach, schlaft ihr auch damit? Nein, meine Dame. Nein? Nein. Die sind eisern mit ihrem Reglement. Als ich in Höderers Zimmer ging, haben sie mir die Mündung ihrer Maschinenpistolen in den Rücken gestoßen. Ja, so sehen wir nun mal. Wenn er sich gerührt hätte, wären sie jetzt Witwe. So. Na, euer Chef muss aber mächtig Angst haben. Er hat keine Angst, er hat nur keine Lust, sich erschießen zu lassen. Ja, von wem denn? Weiß ich nicht. Aber so viel steht fest, dass sie ihn umlegen wollen. Seine Freunde haben ihn gewarnt. Interessant. Da heißt es eben aufpassen. Aber daran gewöhnt ihr euch bald. Wir können euch leider nichts zu trinken anbieten. Das macht nichts. Wir trinken sowieso nichts im Dienst. Seid ihr denn im Dienst? Wir sind immer im Dienst, so? Ich sage euch, für diesen verdammten Dienst muss man der reinste Heilige sein. Ich jedenfalls bin noch nicht im Dienst. Ich bin in meinem Haus bei meiner Frau. Sie haben es überhaupt hübsch hier. Und so ruhig dabei. Hast du das große Bett gesehen, Slick? Da haben Dreie drin Platz. Vierer sogar. Da wird so viel Platz verschwendet. Und andere müssen auf dem Boden schlafen. Hör auf, sonst träume ich die ganze Nacht davon. Ja, aber habt ihr denn kein Bett? Hast du das gehört? Ihr fragt, ob wir ein Bett haben. Ja. Er schläft auf dem Teppich im Büro und ich auf dem Korridor vor dem Schlafzimmer des Alten. Oh, ist das nicht ein bisschen zu hart? Ihrem Mann wäre das zu hart. Er hat so was Zartes an sich. Wir haben uns daran gewöhnt. Aha. Ja, und euren Chef habt ihr jetzt ganz allein gelassen? Habt ihr denn keine Angst, dass ihm etwas passiert, wenn ihr zu lange wegbleibt? Da ist ja noch Leo. Der ist bei ihm geblieben. Nette Kerle, was? Ja, hervorragend nett. Hast du gesehen, wie die gebaut sind? Die reinen Schränke. Ach, ihr werdet das richtige Freundestrio sein. Ja, für Leute, die andere erschießen, hat mein Mann was übrig. Er wäre gern selber so einer. Dafür ist er nicht gemacht. Er passt nur zum Sekretär. Wartet nur ab. Wir werden uns gut verstehen. Ich werde das Gehirn sein, Jessica das Herz und ihr beide die Muskeln. Wollen wir drei uns nicht duzen? Wenn du gern möchtest, mein Junge. Es war nett von euch, dass ihr uns einen Besuch gemacht habt. Das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite. Wie, Georg? Wir freuen uns an eurem Glück. Na also, habt ihr was, worüber ihr reden könnt in eurem Treppenhaus? Aber ja, nachts können wir uns dann sagen, ihr habt es gemütlich. Der hat jetzt sein Fräuchen im Arm. Und das freut uns dann auch. Kommt wieder, wenn ihr wollt. Wir gehen schon. Nur noch eine kleine Formalität. Was? Was denn für eine Formalität? Kleine Zimmerdurchsuchung. Nein. Nein? Nichts wird durchsucht. Nicht aufregen, mein Kleiner. Befehl ist Befehl. Befehl von wem? Von Höderer. Höderer hat euch den Befehl gegeben, mein Zimmer zu durchsuchen? Hier kommt keiner rein, ohne dass er durchsucht wird. Und ich sage euch, ihr werdet nichts durchsuchen. Gehörst du nicht zur Partei? Doch. Und wenn eine Parole gegeben ist, dann weißt du nicht, dass man sich danach zu richten hat? Ich achte jede Parole. Aber ich habe auch Achtung vor mir selbst. Und ich gehorche keinen idiotischen Befehlen, die eigens erfunden sind, um mich lächerlich zu machen. Sag mal, Georg, hast du sowas wie Selbstachtung? Glaube ich nicht. Das müsste ich doch gemerkt haben. Und du, Slick? Selbstachtung? Wenn du nicht mindestens Sekretär bist, hast du gar kein Recht darauf. Ach, ihr armen Idioten. Wenn ich in die Partei eingetreten bin, so deshalb, weil alle Menschen, ob Sekretäre oder nicht, eines Tages das Recht darauf haben sollen. Ach, Slick, sag ihm, er soll aufhören, sonst fange ich noch an zu weinen. Nein, mein Kleiner, wenn man eingetreten ist, so hat man es getan, um nicht zu krepieren. Damit alle wie wir eines Tages zu fressen haben. Los, Slick, jetzt haben wir genug geredet. Mach mal die Koffer auf. Du rührst das nicht an. Was willst du dagegen machen? Wenn du den Koffer auch nur anrührst mit deinen Pfoten, verlassen wir heute Abend das Haus. Und Höderer kann sich nach einem anderen Sekretär umsehen. Wie wäre es, wenn ihr Höderer anrufen würdet? Höderer? Ja, er kann ja dann entscheiden. Kann man machen. Hallo, Leo. Geh mal zum Alten und sage ihm, dass sich der Kleine hier sträubt. Wie? Redensarten. Er geht den Alten holen. Ja, recht. Aber wenn es dem Hörer jetzt einfällt, für dieses verwöhnte Bürschchen hier eine Ausnahme zu machen, wo selbst der Briefträger bis aufs Hemd untersucht worden ist, dann hänge ich meine Schürze an den Schrank. Jawohl. Hörer setzt es durch, oder wir beide gehen. Wir haben zwar vielleicht keine Selbstachtung, aber unseren Stolz haben wir auch, genau wie andere Leute. Kann sein. Und wenn Hörer in Person den Befehl zur Durchsuchung gibt, würde ich 5 Minuten später dieses Haus verlassen. Slick? Ja. Sag mal, findest du nicht auch, dass dieser Herr angibt wie ein Graf? Jessica? Ja? Findest du nicht, dass diese Herren sich benehmen wie Flegel? Schimpf nur zu, mein Kleiner. Nämlich, wenn du findest, dass wir solche Flegel sind, da könnten wir auch mal dreschen. Weshalb habt ihr mich gestört? Er will nicht, dass wir seine Sachen durchsuchen. Nicht? Wenn sie es ihnen doch erlauben, dann gehe ich. Das steht fest. Gut. Und wenn du uns hinderst, gehen wir. Gut. Übrigens, Hugo, du musst du zu mir sagen. Hier bei uns duzt sich alles. Wie heißt du? Ah, Frauen duzen sie auch? Ja. Mhm. Daran muss ich mich aber erst gewöhnen. Ich heiße Jessica. Ich dachte, du würdest hässlich sein. Tut mir leid. Ja, schade. Ja, soll ich mir vielleicht die Haare abrasieren lassen? Nein. Sind sie sich deinetwegen in die Haare geraten? Nein, noch nicht. Hoffentlich kommt es auch nicht dazu. Diese Haussuchung hat gar keine Bedeutung. Wir? Gar keine Bedeutung. Wir kommen noch darauf zurück. Was war denn los? Was habt ihr denn gegen ihn? Ist er zu gut angezogen? Redet er wie ein Buch? Wir haben ihm nicht die gleiche Haut. Ach, was? Sowas gibt's hier bei mir nicht. Die Haut lässt man draußen im Vorplatz. Kinder, ihr habt die Sache falsch angefangen. Hugo, du trumpfst hier nur auf, weil du der Schwächere bist. Wenn vier Leute zusammenhausen, so mögen sie sich entweder oder sie bringen sich um. Ihr werdet so freundlich sein und euch mögen. Gefühle kann man nicht zwingen. Natürlich kann man das. Man kann es, wenn man in Dienst ist und zur gleichen Partei gehört. Wir gehören vielleicht zur selben Partei, aber wir sind nicht aus den gleichen Gründen eingetreten. Alle treten aus den gleichen Gründen ein. Nein! Er hat es getan, damit die armen Leute lernen, sich selber zu respektieren. Und ihr seid nur eingetreten, damit ihr was zu fressen habt. Na also, da seid ihr ja einig. Wie? Slick, hast du mir nicht selber erzählt, dass du dich geschämt hast, Hunger zu haben? Und dass du wütend warst, weil du an nichts anderes denken konntest? Und dass ein Bursche von 20 Jahren doch etwas Besseres zu tun habe, als immer nur an seinen Magen zu denken? Was beweist das schon? Das beweist, dass du dein Fressen wolltest und noch ein bisschen mehr. Und das ist gerade das, was er Selbstachtung nennt. Ich hätte auch lieber, wenn das mal ein Ende hätte. Man könnte mal einen Augenblick, einen kleinen Augenblick an was anderes denken. An etwas anderes als an sich selbst. Aber das ist doch keine Selbstachtung. Du hast niemals Hunger gehabt. Und du kommst zu uns wie die Wohltätigkeitsdamen, die meine Mutter besuchten, wenn sie besoffen war, um ihr zu sagen, sie müsse mehr auf sich halten. Das ist nicht wahr. Hast du etwa Hunger gehabt? Du! Ich glaube, du hattest eher nötig, dir vor dem Essen ein bisschen Bewegung zu machen, um Appetit zu bekommen. Diesmal hast du recht. Ich weiß nicht, was Appetit ist. Mir wurde der Mund mit Gewalt aufgesperrt und dann hieß es ein Löffelchen für Papa, eins für Mama und eins für Tante Anna. Jeden Abend sagte mein Vater, Hugo, isst, du wirst sonst krank. Ich musste Lebertran nehmen. Eine Medizin einnehmen, damit man Hunger hat, während die anderen da auf der Straße für ein Beefsteak ihre Seligkeit verkauft hätten. Ich sah sie von meinem Fenster aus marschieren mit ihren Plakaten. Gebt uns Brot! Ich habe mein Elternhaus verlassen. Ich bin in die Partei eingetreten. Und jetzt höre ich dasselbe Lied. Du hast niemals Hunger gehabt, Hugo. Was willst du hier? Du hast niemals Hunger gehabt. Also nein, ich habe niemals Hunger gehabt. Niemals. Niemals. Vielleicht kannst du mir sagen, du da, Slick, was ich machen muss, um das nicht mehr zu hören. Habt ihr gehört? Also, sagt ihm, was er machen soll. Slick, was verlangst du von ihm? Welchen Preis muss er zahlen, damit ihr ihm verzeiht? Ich habe ihm nichts zu verzeihen. Doch, dass er in die Partei eingetreten ist, ohne dass ihn der Hunger dazu getrieben hat. Wir werfen es ihm nicht vor. Nur, es liegt eine Welt zwischen uns. Er ist ein Amateur. Er ist eingetreten, weil er es richtig fand und es nach außen hin zeigen wollte. Wir haben es getan, weil uns nichts anderes übrig blieb. Und meinst du, ihm blieb etwas anderes übrig? Der Hunger der anderen erträgt sich auch nicht so leicht. Die meisten finden sich aber sehr gut damit ab. Ja, das sind die, die keine Fantasie haben. Der Kleine hat das Pech, dass er zu viel davon hat. Gut, wir wünschen ihm ja auch nichts Böses. Wir können ihn nur nicht riechen. Man wird ja noch das Recht haben. Ach, was für ein Recht denn? Ihr habt gar kein Recht, keines. Wir können ihn nicht riechen, ihr Schweine. Guckt euch mal im Spiegel an und dann tut noch Heikel, wenn ihr es euch getraut. Man urteilt über Leute nach dem, was sie leisten. Und nehmt euch nur in Acht, dass ich euch nicht auch danach beurteile. Ihr macht es euch etwas leicht in letzter Zeit. Aber so verteidigen Sie mich doch nicht. Wer heißt Sie mich verteidigen? Sie sehen ja, da ist nichts zu machen. Ich bin für Sie das Kind reicher Leute. Ein Intellektueller. Ein Kerl, der mich mit den Händen schafft. Sollen Sie doch denken, was Sie wollen. Gut. Nicht, dass du mir gefällst, mein Junge. Aber wir wollen versuchen, uns gegenseitig das Leben nicht allzu schwer zu machen. Einverstanden? Wenn ihr wollt. Einverstanden. Gut. Bleibt die Frage der Haussuchung. Richtig. Die Haussuchung. Naja. Wir haben das ja nur so gesagt. Nur so aus Prinzip. Wer hat euch nach eurer Meinung gefragt? Ihr werdet die Durchsuchung vornehmen, wenn ich sie anordne. Hugo, ich habe Vertrauen zu dir. Aber du musst Realist sein. Wenn ich heute für dich eine Ausnahme mache, verlangen sie morgen, dass ich zwei weitere mache und schließlich wird einer kommen und uns allen den Garaus machen, nur weil wir versäumt haben, ihm die Taschen umzudrehen. Wenn sie dich jetzt höflich fragen, jetzt, wo ihr Freunde seid, lässt du dich dann durchsuchen? Ich fürchte nein. Ah. Und wenn ich dich darum bitte? Nein. Ich sehe, du hast Grundsätze. Aber ich könnte eine grundsätzliche Frage daraus machen, aber Grundsätze und ich. Du hast keine Waffen? Nein. Deine Frau auch nicht? Nein. Gut, ich verlasse mich auf dich. Ihr könnt gehen, ihr beiden. Nein, wartet noch. Hugo, es wäre falsch, das Vertrauen nicht zu erwidern. Wie meinst du das? Ihr könnt alles durchsuchen. Aber Jessica... Was denn? Du willst sie doch nicht glauben machen, dass du einen Revolver versteckt hättest. Du bist ja wahnsinnig. Aber lass sie doch suchen. Deiner Ehre ist ja Genüge getan, da wir sie selbst darum bitten. Na, worauf wartet ihr? Tut, was ihr euch gesagt habt. Mir soll's recht sein. Wozu denn erst das ganze Gerede? Also, das wird euch lernen, den Leuten Vertrauen zu schenken. Ich tue das immer von vornherein, allen. Ach, wie schlapp ihr das macht. Wenn ihr schon durchsucht, dann richtig. Schlick, sieh mal unter den Schrank. Ja, gut. Und du, Georg, durchsuch ihn. Ja. Du brauchst nur seine Rocktaschen anzufüllen. So, die Hosentaschen. Gut, die Rückwärtetasche. Ausgezeichnet. Sind die Koffer leer? Ja. Der da auch? Ja. Nein, der ist voll. Ach, der da, nein, der nicht. Den wollte ich gerade auspacken, als ihr kam. Mach auf! Nichts. Gut aus, macht, dass er rauskommt. Nichts für ungut. Nein, nein. Also komm. Ich besuche euch mal in eurem Treppenhaus. An deiner Stelle würde ich sie nicht so oft besuchen. Warum denn nicht? Du bist hübsch. Dagegen kann man nichts machen. Aber so wie die Dinge liegen, gibt es nur zwei Lösungen. Entweder dein Herz ist groß genug, uns alle glücklich zu machen, oder sobald dein Mann fort ist, schließt du dich ein und öffnest niemandem. Nicht einmal mir. Ja, schön. Aber wenn Sie gestatten, wähle ich die dritte. Wie du willst. Du riechst gut. Nimm nicht dieses Parfum, wenn du sie besuchen gehst. Ich habe gar kein Parfum an mir. Umso schlimmer. Gut, das war das. Das war das. Ja. Hugo, du kommst also morgen früh um 10 zu mir. Ich weiß. Gut, gut, gut, gut, gut. Alles in Ordnung. Du bist müde, mein Junge. Nicht der Rede wert. Wegen der Sache da eben entschuldige ich mich. In Zukunft wirst du dich nicht mehr über mich zu beklagen haben. Ich werde die strikteste Disziplin bewahren. Ja, das hast du mir schon erzählt. Bist du sicher, dass du nicht krank bist? Wenn du krank bist, kannst du es jetzt noch sagen. Und ich bitte dann das Komitee, mir jemand anderen an deiner Stelle zu schicken. Ich bin nicht krank. Ausgezeichnet. Zigarette? Danke. Du rauchst nicht, gut. Das Komitee hat mir gesagt, du hättest noch niemals an einer Unternehmung teilgenommen. Das stimmt. Das ist dir doch sicher schwer gefallen. Alle Intellektuellen möchten doch gern etwas tun. Ich hatte die Zeitung zu besorgen. Das wurde mir gesagt. Es war saubere Arbeit. Und einen so guten Redakteur haben sie fortgelassen, um ihn zu mir zu schicken. Sie dachten, ich wäre das Richtige für dich. Das ist wirklich sehr nett. Und du? Bist du denn gern von deiner Arbeit fortgegangen? Die Zeitung war doch wirklich deine eigene Sache. Es war ein Risiko, Verantwortung dabei. In gewissem Sinne war es auch etwas wie Handeln. Und nun bist du Sekretär. Warum hast du das aufgegeben? Aus Disziplin. Ach, sprich doch nicht immer von Disziplin. Ich traue den Leuten nicht, die dieses Wort so oft im Munde führen. Ich brauche Disziplin. Warum? Es gehen mir zu viele Gedanken durch den Kopf. Was für Gedanken denn? Was tue ich hier? Habe ich recht zu wollen, was ich will? Mache ich mir nicht selber was vor? So in dieser Art. Tja. So in dieser Art. Also in diesem Augenblick ist dein Kopf voll davon. Nein. Nein, nicht im Augenblick. Aber es kann wiederkommen. Ich muss andere Gedanken in meinen Kopf hineinbringen. Parolen. Tu dies, geh, halt an, sag das und das. Ich brauche Gehorsam. Gehorchen ist alles. Essen, schlafen, gehorchen. Recht so, wenn du gehorchst, werden wir uns verstehen. Hör mal, als sie den Koffer da durchsucht haben, hast du Angst gehabt. Warum? Ich habe keine Angst. Doch, du hast Angst gehabt. Was ist drin? Nichts. Nichts? Das werden wir ja sehen. Sie haben nach einer Waffe gesucht. Man kann Waffen in einen Koffer verstecken. Und rein persönliche Sachen. Merke dir von dem Augenblick an, wo du unter meinem Befehl stehst, gehört dir nichts mehr persönlich. Hemden, Unterhosen, alles neu. Du hast also Geld. Ich nicht, meine Frau. Was sind denn das für Fotografien? Ach, darum. Darum also. Geben Sie mir die Fotografien zurück. Psst. Das also sind die rein persönlichen Dinge. Du hattest Angst, dass sie die finden würden. Wenn die sie angefasst hätten mit ihren schmutzigen Pfoten und gewiehert hätten dabei. Na also, das Geheimnis ist aufgeklärt. Das kommt davon, wenn man so nach schlechtem Gewissen aussieht. Ich hätte geschworen, du hättest eine Granate im Koffer. Warum bewahrst du deine Vergangenheit so sorglich im Koffer auf, wenn du sie begraben willst? Ich werde... Auf alle Fälle beschäftigst du dich viel mit dir selbst. Ich bin in der Partei, um mich selbst zu vergessen. Naja, jeder muss sehen, wie er durchkommt. Hier. Bis morgen, Hugo. Bis morgen. Gute Nacht, Jessica. Gute Nacht. Mach die Fensterläden zu und schieb die Riegel vor. Es stimmt. Er ist gewöhnlich. Wo ist der Revolver? Wie ich mich amüsiert habe, kleiner Hase. Zum ersten Mal war ich dabei, wie du dich mit wirklichen Männern hast messen müssen. Jessica, wo ist der Revolver? Da. Schau her. In meiner Bluse. Für seine Körpervisitation sollte Höder auch eine Frau engagieren. Ich werde mich bei ihm bewerben. Wann hast du ihn genommen? Als du den beiden Wachhunden die Tür aufgemacht hast. Da hast du uns diesmal wirklich zum Besten gehabt. Und ich glaubte, du wärst ihm in die Falle gegangen. Ich? Ich hätte ihm am liebsten ins Gesicht gelacht. Ich habe Vertrauen zu euch. Ich schenke jedem Vertrauen. Ach, was bildet der sich eigentlich ein? Dieser Trick mit dem Vertrauen. Damit fängt er sie alle. Glaubst du? Sei du ganz still, mein kleiner Hase. Du selbst warst ja ganz gerührt. Ich? Wann? Als er dir gesagt hat, dass er dir vertraut. Nein, ich war nicht gerührt. Jessica, sag. Hast du Angst gehabt? Als ich sah, dass sie wirklich bei mir suchen wollten. Bei Georg war ich sicher, dass er mich nicht anrühren würde, aber dieser Slick, der hätte fest zugegriffen. Ich hatte nicht Angst, dass er den Revolver finden würde. Ich... hatte nur Angst vor seinen Händen. Ich hätte dich in diese Geschichte nicht hineinziehen sollen. Aber im Gegenteil, mein Hase. Im Gegenteil, ich habe schon immer was erleben wollen. Jessica, das ist kein Spiel mehr. Dieser Kerl ist gefährlich. Gefährlich? Für wen? Für die Partei. Für die Partei? Ich dachte, er wäre ihr Chef. Er ist einer der Chefs. Aber gerade deswegen... Oh, bitte, gib mir vor allem keine Erklärungen mehr. Ich glaube dir aufs Wort. Was glaubst du? Ja, ich glaube, dass dieser Mann gefährlich ist, dass er verschwinden muss und dass du hier bist, um ihn zu erledigen. Es ist wahr. Es ist wahr, dass ich ihn töten werde. In 8 Tagen liegt er tot am Boden mit 5 Kugeln im Leib. Mein armer Hase. Wenn du mich davon überzeugen willst, dass du im Begriff bist, ein Mörder zu werden, dann musst du erst selbst davon überzeugt sein. Ich mache keinen überzeugten Eindruck, wie? Nein, kein bisschen. Du spielst deine Rolle sehr schlecht. Aber ich spiele nicht, Jessica! Außerdem, wie willst du ihn denn töten? Ich hab doch den Revolver. Gib ihn mir zurück. Nie im Leben. Ich habe ihn mir verdient. Gib mir den Revolver zurück. Nein, ich gebe ihn dir nicht zurück, Hugo. Ich gehe zu Höderer und ich sage ihm, ich komme, um sie glücklich zu machen. Und während er mich küsst... Du gibst ihn mir sofort! Nein! Nein! Ein Schuss kann losgehen! Nein. Was machst du denn mit der Kaffeekanne? Jessica, es ist dir doch verboten, hier hereinzukommen. Was willst du hier? Dich sehen, mein Liebling. Gut, du hast mich gesehen, jetzt verschwinde. Höderer muss jeden Augenblick kommen. Ich habe mich so nach dir gesehnt, mein Hase. Ich habe keine Zeit zu spielen, Jessica. Bin ja auch nur gekommen, um dir den Revolver zu bringen. Hier, du hattest ihn vergessen. Ich hatte ihn nicht vergessen. Ich nehme ihn niemals mit. Du solltest dich aber nicht von ihm trennen. Ich möchte dir noch einmal sagen, ich verbiete dir, hier hereinzukommen. Och, Hugo, und du sprichst zu mir, als ob ich 6 Jahre alt wäre. An wem liegt das wohl? Das fängt ja an, unerträglich zu werden. Du kannst mich nicht mehr ansehen, ohne zu lachen. Wir müssen das unbedingt wieder ablegen, diese Angewohnheit. Weißt du, was ich meine? Oh ja. Gut, dann steck als erstes mal den Revolver ein. Nein, das kann ich nicht. Jessica! Er gehört dir. Du musst ihn noch nehmen. Geh nach Hause und leg ihn wieder in den Koffer. Ach, dann hast du deine Pläne also geändert, Hugo. Sei doch still! Ja oder nein? Hast du deine Pläne geändert? Nein, ich habe sie nicht geändert. Hast du ja oder nein? Hast du noch die Absicht? Ja, ja, ja. Aber nicht heute. Ach, Hugo, mein kleiner Hugo. Warum denn nicht heute? Ich langweile mich so. Ich habe keine Lust mehr, den ganzen Tag auf dem Bett zu liegen wie eine Odaliske. Ich werde dick davon. Hör jetzt auf zu spielen. Wenn hier einer spielt, dann bist du es. Es sind jetzt 10 Tage, dass du dich wichtig machst vor mir und der andere lebt immer noch. Wenn es ein Spiel ist, Hugo, dann dauert es ein bisschen zu lange. Du weißt, dass es kein Spiel ist. Umso schlimmer. Mir graut vor den Leuten, die nicht tun, was sie sich vorgenommen haben. Wenn ich dir noch glauben soll, dann musst du heute Schluss machen. Heute ist es sehr ungünstig. Siehst du? Ach, du gehst mir auf die Nerven. Er erwartet Besuch. So? Wie viele Leute denn? 2. Na, er schießt sie doch gleich mit. Jessica, es geht einfach nicht, dass du diesen Ton beibehältst, wenn du merkst, dass mir nicht danach zumute ist. Ja, gut, gut, gut. Mach, was du willst, da du mich ja doch nicht an deinem Leben teilhaben lässt. Aber nimm jetzt den Revolver. Gehst du, wenn ich ihn nehme? Na, erst nimm ihn mal. Gib her. So, jetzt geh. Na, Moment, Moment. Ich werde dir noch einen Blick in das Büro werfen dürfen, in dem mein Mann arbeitet. Wer sitzt da? Er oder du? Er. Ach. Ist das seine Schritt? Ja. Aha. Er legt das hin. Hast du gesehen, wie sie ansteigt, Hugo? Und dass er seine Buchstaben nicht miteinander verbindet? Ja, und wenn? Was? Und wenn? Das ist doch sehr wichtig. Für wen? Für wen? Um seinen Charakter kennenzulernen. Ja, man weiß doch gerne, wen man erschießt. Sieh mal, wie viel Platz er zwischen den Wörtern lässt. Sicher bedeutet das was. Was? Ja, ich weiß es nicht. Ach Gott, ist das nicht zu ärgerlich? Seine Kindheitserinnerungen, was für Frauen er gehabt hat, wie er in der Liebe ist. Das alles ist da drin und ich kann es nicht lesen. Hugo, du solltest mir ein Buch über Graphologie besorgen. Ich habe das Gefühl, ich bin dafür begabt. Ich kaufe dir eins, wenn du jetzt auf der Stelle gehst. Ja. Trinkt er? Wie ein Loch. Bei der Arbeit? Ja. Und er ist nie betrunken? Nie. Aha. Da sitzt er, spricht, raucht, trinkt. Dreht sich auf seinem Stuhl herum. Ja. Was denn das? Eine Kochplatte? Ja, morgens macht er uns Kaffee. Aha. In der Kanne da? Ja. Das ist doch die Kanne, die du in der Hand hattest, als ich hereinkam. Ja. Warum hast du sie denn so angeschaut? Ich weiß nicht. Sie hat so was Wirkliches an sich, sobald er sie berührt. Alles, was er berührt, kommt mir wirklich vor. Er gießt den Kaffee in die Tassen. Ich trinke. Ich sehe, wie er trinkt. Und ich habe das Gefühl, dass der wahre Kaffeegeschmack in seinem Munde ist. Der wahre Kaffeegeschmack wird verschwinden. Die wahre Wärme, das wahre Licht. Und nichts wird bleiben als das. Was meinst du mit das? Ich lebe in einer Kulisse. Hugo. Ja? Erschieß ihn nicht. Du glaubst, ich werde ihn töten? Antworte mir. Du glaubst es. Ich weiß nicht. Es sieht alles so friedlich aus. Es riecht so nach meiner Kinderzeit. Nein, es wird nichts passieren. Es kann nichts passieren. Du machst nur Spaß. Da kommt er. Verschwinde durchs Fenster. Aber ich möchte doch gerne sehen, wie ihr seid, wenn ihr allein seid. Fort, schnell! Ja, ich verstecke mich hier unter dem Tisch. Jessica! Was machst denn du da unten? Ich verstecke mich. Warum? Um zu sehen, wie ihr seid, wenn ich nicht dabei bin. Ja, das ist leider missglückt. Wer hat sie reingelassen? Ich weiß nicht. Sie ist doch deine Frau. Mein armer kleiner Hase, er hält dich für meinen Mann. Ist er denn das nicht? Nein, er ist mein kleiner Bruder. Sie hat keinen Respekt vor dir. Nein. Warum hast du sie geheiratet? Weil sie keinen Respekt vor mir hatte. Wenn man bei der Partei ist, heiratet man jemanden, der auch dazu gehört. Warum? Weil es einfacher ist. Ja, woher wissen Sie denn, dass ich nicht zur Partei gehöre? Ach, das sieht man sofort. Du verstehst dich auf nichts als auf Liebe. Nicht mal das. Meinen Sie, ich sollte der Partei beitreten? Ach, du kannst tun, was du willst. Der Fall ist hoffnungslos. Ist das meine Schuld? Woher soll ich das wissen? Ich glaube, du bist halb Opfer, halb Spießgeselle, so wie alle Leute. Na, ich bin niemandes Spießgeselle. Über mich ist verfügt worden, ohne dass ich gefragt worden bin. Das ist sehr gut möglich, aber wie auch immer, die Frage der Frauenemanzipation interessiert mich nicht. Glauben Sie, dass ich Hugo schade? Ich vermute, dass du für ihn eine Art von Luxus bist. Die Bürgersöhne, die zu uns kommen, sind ganz versessen darauf, irgendetwas von ihrem früheren Luxus mitzubringen. Als Andenken sozusagen. Für die einen ist es Gedankenfreiheit, für den anderen seine Krawattennadel. Für ihn ist es seine Frau. Ja. Und Sie natürlich brauchen überhaupt keinen Luxus. Natürlich nicht. Also jetzt, Avanti, verschwinde und lass dich hier nicht wieder blicken. Jawohl. Ich überlasse euch jetzt eurer Männerfreundschaft. Du hängst an ihr. Natürlich. Dann verbiete ihr, wieder hierher zu kommen. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Kameraden und einer netten Frau, so bin ich für den Kameraden. Aber man muss es mir auch nicht zu schwer machen. Wer verlangt denn, dass Sie sich entscheiden? Ach, lass nur. Auf alle Fälle habe ich mich für dich entschieden. Sie kennen Jessica nicht. Möglich, umso besser also. Wie spät ist es denn? 4:50. Sie verspäten sich. 4:50? Ja. Wenn Sie nicht kommen, werden Sie es bereuen. Wer kommt denn? Ach, Leute von deiner Art. Ich warte nicht gern. Wenn Sie kommen, haben wir die Sache in der Tasche. Aber wenn Sie im letzten Moment kalte Füße bekommen, müssen wir ganz von vorn anfangen. Und dazu habe ich, glaube ich, nicht mehr die Zeit. Wie alt bist du denn? 24. Na, du hast wenigstens Zeit. Na, Sie sind doch auch noch nicht so alt. Naja, ich bin nicht alt, aber meine Tage sind gezählt. Es gibt Leute, die Tag und Nacht daran denken, wie sie mich umlegen können. Und da ich nicht Tag und Nacht daran denke, wie ich mich in Acht nehmen kann, haben sie mich eines Tages. Woher wissen Sie, dass Sie Tag und Nacht daran denken? Weil ich sie kenne. Sie sind zäh. Sie kennen sie? Ja. War das dann nicht Motorengeräusch? Nein. Nein. Das wäre gerade der Augenblick, wo einer von diesen Kerlen über die Mauer springen könnte. Der hätte jetzt leichte Arbeit. Ja, das wäre der Augenblick. Du verstehst, es wäre besser für Sie, wenn ich diese Besucher nicht empfangen könnte. Fürchten Sie sich? Wovor? Vor dem Tode. Nein, aber ich muss mich beeilen, schon die ganze Zeit. Früher war es mir gleich, wenn ich warten musste, jetzt kann ich es nicht mehr. Sie müssen die doch hassen. Warum? Grundsätzlich bin ich nicht gegen den politischen Mord. Warum starrst du mich denn so an? Hast du mich noch nie gesehen? Nein, ich habe sie nie gesehen. Für dich bin ich nur ein Übergang. Hä? Na, das ist ganz natürlich. Du blickst auf mich herab von der hohen Warte deiner Zukunft. In 20 Jahren wirst du zu deinen Kameraden sagen, das war damals, als ich Sekretär bei Höderer war. In 20 Jahren. Schrecklich. 20 Jahre. Hm? Eine lange Zeit. Wieso? Bist du schwach auf der Lunge? Nein. Aber manchmal denke ich, ich würde meine rechte Hand dafür geben, ein richtiger Mann zu werden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich meine Jugend nicht überleben möchte. Hm. Jugend. Das ist eine bürgerliche Krankheit. Manche sterben sogar daran. Soll ich dir helfen? Wobei? Du machst den Eindruck, als wenn du falsch gestartet wärst. Willst du, dass ich dir helfe? Nein, sie nicht. Mir kann keiner helfen. Hör mal, mein Junge. Da sind sie. Der schmale Schlanke ist Karski, der Sekretär vom Pentagon. Der andere ist Prinz Paul. Der Sohn des Regenten? Ja. Geh, setz dich. Achte gut auf alles, was ich dir sage. Und wenn ich dir ein Zeichen gebe, fange an, Notizen zu machen. Entschuldige, Hörer, die Herren sind da. Ich bin Karski. Ich erkenne Sie wieder. Und wissen Sie auch, wer bei mir ist? Ja. Dann schicken Sie bitte Ihre Molosser hinaus. Es ist gut, Slick, ihr könnt gehen. Komm, Slick. Sie sind gut bewacht. Wenn ich in letzter Zeit nicht einige Vorsichtsmaßregeln getroffen hätte, so würde ich heute nicht das Vergnügen haben, Sie bei mir zu empfangen. Und wer ist das? Das ist mein Sekretär, er bleibt. Sie sind Hugo Barin? Ja. Sie sind auf der Seite dieser Leute hier? Ja. Vorige Woche habe ich Ihren Vater getroffen. Interessiert es Sie noch, von ihm zu hören? Nein. Sehr wahrscheinlich werden Sie die Verantwortung für seinen Tod zu tragen haben. Sehr wahrscheinlich trägt er die Verantwortung für mein Leben. Wir sind also quitt. Schade. Hören Sie. Sei jetzt still. Sie sind ja nicht hergekommen, um meinen Sekretär zu beleidigen, nicht wahr? Sie sind also der berühmte Höderer. Vorgestern haben Ihre Leute noch auf die Unseren geschossen. Wieso? Wir hatten ein Waffendepot in einer Garage und Ihre Leute wollten es wegnehmen. Eine ganz einfache Sache. Ach, haben meine Leute die Waffen bekommen? Ja. Sehr gut. Sie waren 10-1. Wenn man gewinnen will, ist 10-1 immer besser. Meine Herren, kommen wir doch zur Sache. Einverstanden, ich bin ganz Ohr. Wir wollten hören, was Sie zu sagen haben. Das muss ein Missverständnis sein. Ich habe keinen Vorschlag zu machen. Ausgezeichnet. Meine Herren, ich bitte Sie. Könnten wir diese Unterhaltung nicht mit etwas mehr Entgegenkommen auf beiden Seiten führen? Entgegenkommen? Haben Sie seine Augen gesehen, als diese beiden Wachhunde uns mit ihren Mitrailleusen vor sich hergetrieben haben? Die Leute verabscheuen uns. Auf Ihr Drängen hin habe ich mich zu dieser Unterredung bereit gefunden, aber ich bin überzeugt, dass nichts Gutes herauskommt. Karski, Sie haben im vorigen Jahre 2 Attentate gegen meinen Vater in die Wege geleitet und dennoch war ich bereit, mich mit Ihnen zu treffen. Wir haben vielleicht nicht viel Grund, uns zu lieben, aber unsere Gefühle zählen in dem Augenblick nicht mehr, wo es um das Interesse der Nation geht. Dies Interesse nun, gewiss, es ist vorgekommen, dass wir es nicht immer auf die gleiche Weise verstanden haben. Sie, Höderer, haben sich vielleicht zu ausschließlich zum Sprachrohr der legitimen Ansprüche der Arbeiterklasse gemacht. Mein Vater und ich, wir haben diesen Ansprüchen immer sympathisch gegenübergestanden. Nur mussten wir sie angesichts der bedrohlichen Haltung Deutschlands zurückstellen, denn wir mussten einsehen, dass unsere erste Pflicht darin bestand, die Unabhängigkeit unseres Territoriums zu wahren, selbst um den Preis unpopulärer Maßnahmen. Nämlich die Kriegserklärung an die UdSSR. Heute haben sich die Stellungnahmen glücklicherweise einander angenähert. Und es scheint, dass jeder von uns eine großzügigere Ansicht von dem Standpunkt des anderen gewonnen hat. Mein Vater hat keinerlei Verlangen, diesen unnützen und kostspieligen Krieg fortzusetzen. Karski ist seinerseits der Ansicht, dass die inneren Spaltungen der Sache unseres Landes nur abträglich sein können. Und einer wie der andere wünschen wir, den Frieden von morgen heute schon durch die nationale Einigung vorzubereiten. Und dann? Nun, das ist zunächst alles. Karski und ich wollten Ihnen die erfreuliche Mitteilung unserer grundsätzlichen Übereinstimmung machen. Und was geht mich das an? Das genügt. Wir verlieren unsere Zeit. Es versteht sich von selbst, dass diese Vereinigung auf möglichst breiter Basis erfolgen soll. Sollte die Partei des Proletariats den Wunsch hegen, sich uns anzuschließen... Ja? Was bieten Sie uns für den Fall? 2 Stimmen Ihrer Partei in dem nationalen Geheimkomitee, das wir bilden wollen. 2 Stimmen von? Von 12. Gut. Und wie soll es weitergehen? Ihre Leute werden in unsere Pentagon-Kampftruppe eingegliedert werden. Sie wollen sagen, dass unsere Truppen vom Pentagon aufgesogen werden sollen? Das würde die beste Formel für eine Befriedung sein. Allerdings, Befriedung durch Vernichtung des einen der Kontrahenten. Dann ist es allerdings ganz logisch, uns nur zwei Stimmen im Zentralkomitee geben zu wollen. Es ist sogar noch zu viel, denn diese beiden Stimmen repräsentieren ja nichts. Es besteht für Sie keine Verpflichtung, unsere Vorschläge anzunehmen. Aber wenn Sie annehmen, so wäre die Regierung natürlich geneigt, die Gesetze vom Jahre 39 über die Presse, die Einheitsgewerkschaft und die Arbeitskarte abzuschaffen. Gut. Jetzt haben wir also miteinander Bekanntschaft gemacht, jetzt wollen wir an die Arbeit gehen. Hier unsere Bedingungen. Das leitende Komitee wird auf 6 Mitglieder beschränkt. Die Partei des Proletariats verfügt über 3 Stimmen darin. Die anderen 3 Stimmen können Sie sich teilen, wie Sie wollen. Die Geheimorganisationen müssen dabei streng für sich bleiben und keinerlei gemeinsame Aktion unternehmen, es sei denn auf Beschluss des Zentralkomitees. Das ist mein letztes Wort in der Sache. In unserer Hand sind 2/3 des Landes. Das Geld, die Waffen, geschulte außermilitärische Formationen. Ganz zu schweigen von dem moralischen Übergewicht, das wir unseren Märtyrern verdanken. Und hier kommt eine Handvoll Habenichtse und nimmt seelenruhig für sich die Majorität im Zentralkomitee in Anspruch. Also, Sie wollen nicht... Nein! Wir werden auch ohne Sie fertig. Wir dürfen diese Vorschläge nicht ohne Prüfung zurückweisen. Das sind keine Vorschläge. Es sind absurde Forderungen, die ich zu diskutieren ablehne. Im Jahre 42 ist die Polizei genauso hinter Ihren Leuten her gewesen wie hinter den unsrigen. Ihr habt Attentate gegen den Regenten organisiert und wir haben die Kriegsproduktion sabotiert. Wenn einer vom Pentagon auf einen der unsrigen stieß, blieb einer davon auf dem Platze. Heute wollt ihr auf einmal, dass alles sich in den Armen legt. Warum? Zum Besten des Vaterlandes. Warum ist das nicht mehr dasselbe Beste wie im Jahre 42? Sollte es vielleicht daher kommen, dass die Russen Paulus in Stalingrad geschlagen haben und dass die Deutschen im Begriff sind, den Krieg zu verlieren? Sicherlich hat die Entwicklung, die der bewaffnete Konflikt genommen hat, eine neue Situation geschaffen. Aber ich sehe wirklich nicht ein, warum... Sie sehen sogar sehr gut ein. Sie wollen Illyrien retten, ich bin davon überzeugt. Aber Sie wollen es retten, wie es heute ist, mit seinem Regime der sozialen Ungleichheit und seinen Klassenvorrechten. Höderer! Es sind so viele von unseren Leuten im Kampf gegen Deutschland gefallen, dass ich mir von Ihnen nicht sagen lassen werde, wir hätten mit dem Feind paktiert, um unsere Vorrechte zu bewahren. Eine einzige Partei hat sich das Vertrauen der UdSSR bewahrt. Eine einzige ist den ganzen Krieg hindurch mit ihr in Fühlung geblieben. Eine einzige kann ihre Emissäre durch die Feuerlinie schicken und eurer kleinen Manipulation den Erfolg garantieren. Das ist die unsrige. Sind die Russen erst hier, so werden sie alles mit unseren Augen sehen. Wir haben euch in der Hand. Ich hätte gar nicht erst kommen sollen. Karski! Ich hätte voraussehen sollen, dass Sie auf ehrlich gemeinte Vorschläge mit infamer Erpressung antworten würden. Schreien Sie ruhig, mir macht das nichts aus, aber merken Sie sich. Sind die sowjetischen Armeen bei uns eingerückt, so werden wir nur dann gemeinsam die Macht ergreifen, wenn wir zusammengearbeitet haben. Verständigen wir uns jetzt nicht, so wird am Ende des Krieges meine Partei allein die Führung übernehmen. Also... Wählen Sie! Mit Gewalt kann man nichts erreichen, Karski. Wir müssen die Situation als Realisten betrachten. Sie werden doch nicht auf diese Bedingungen... Warum denn nicht? Wenn Ihnen die Kombination nicht passt, Karski, so zwingen wir Sie nicht daran teilzunehmen. Aber meine Entscheidung hängt nicht von der Ihren ab. Wir haben 3 Jahre lang für die Unabhängigkeit unseres Landes gekämpft. Tausende von jungen Leuten sind für unsere Sache gestorben. Wir haben die Achtung der Welt erzwungen. Und alles das, damit sich eines Tages die deutsche Partei mit der russischen verbündet und uns am Waldrand erschlägt? Werden Sie nicht sentimental, Karski. Sie haben verloren, weil Sie verlieren mussten. Also, nehmen Sie meine Bedingungen an. Ich habe keine Vollmacht anzunehmen. Ich stehe nicht allein. Karski, ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie Ihre Parteifreunde fragen müssen, aber ich weiß auch, dass Sie sie überzeugen werden. Wenn Sie mir heute Ihre grundsätzliche Zustimmung geben, spreche ich morgen mit den Kameraden von der Partei. Höderer! Was denn? Wie können Sie es wagen? Sie haben kein Recht dazu. Hör doch auf. Mein Gott, Höderer, das sind dieselben Leute, die zu meinem Vater kamen. Dieselben trostlosen, leichtfertigen Visagen. Hören Sie beide gut zu. Er hat die Partei nicht hinter sich bei diesem Kuhhandel. Kümmern Sie sich nicht darum. Eine rein persönliche Reaktion, weiter nichts. Ja, aber dieses Geschrei geht einem doch auf die Nerven. Könnte man nicht Ihre Leibwache bitten, den jungen Mann hinauszuführen? Ach was, er geht von allein. Nein, ich gehe nicht von allein. Sie haben kein Recht, Höderer. Sie wollen mich nicht anhören. Niederwerfen! Alle! Höderer! Höderer! Bist du getroffen? Nein. Ist keiner getroffen? Sie bluten, Karski. Es ist nichts, nur ein Granatsplitter. Eine Granate? Granate oder Bombe, aber Sie haben zu kurz geworfen. Seht euch im Garten um. Ja, komm, Flick. Schufte. Ich war zwar auf derartiges gefasst, aber ich bedauere, dass Sie diesen Moment gewählt haben. Ach was, das erinnert mich an mein väterliches Palais. Karski, sind das Ihre Leute gewesen? Nein, nein, ich war damit gemeint. Die Sache galt nur mir. Ist Hörgerer tot? Ihrem Mann ist nichts passiert. Wir sollten alle nach oben gehen. Wir versuchen das womöglich nochmal. Ja, ja, gut. Georg? Eine Bombe. Sie haben sie vom Garten ausgeworfen und sind dann getürmt. Die Mauer hat das meiste abgekriegt. Diese Schufte. Also gehen wir. Halt, mein Junge. Du nicht. Du bleibst hier. Kommen Sie, meine Herren. Diese Schufte. Wie meinst du? Ach, die Leute, die Bombe geworfen haben, sind Schufte. Bisschen nervös, wie? Trink nicht so viel von dem scharfen Zeug, mein Herz. Du verträgst es nicht. Ich bin nicht nervös, nur wütend. Aber auf wen denn, mein kleiner Hase? Ach, die Schurken, die die Bombe geworfen haben. Du bist eben noch nicht abgebrüht. Wenn es sowas nicht gäbe, wären wir nicht hier. Mut haben die Brüder schon. Es sind die größten Hurensöhne von der Welt und haben gerade so viel Mut, dass man sie nicht völlig verachten kann. Die Tugenden und Laster sind nicht gerecht verteilt. Aber du bist doch auch nicht feige, mein Herz. Nein, ich bin nicht feige, aber ich habe zu viele Nerven. Du kannst sagen, was du willst, aber Hödra ist ein Mann, der mir Vertrauen geschenkt hat. Ja. Nicht jeder kann das von sich behaupten. Da sind Leute, die geben dir einen vertraulichen Auftrag, nicht wahr? Und du strengst dich, wer weiß, wie sehr an, um ihn auszuführen. Aber in dem Augenblick, wo du dicht am Ziel bist, merkst du, dass die auf dich pfeifen und die Sache durch jemanden anderen besorgen lassen. Aber willst du wohl still sein, Hugo? Du wirst denen doch hier nicht von unseren ehelichen Auseinandersetzungen erzählen. Ja, ehrlich, dass ich nicht lache. Ja, er spricht nämlich von mir. Seit 2 Jahren schon behauptet er, dass ich ihm kein Vertrauen schenke. Keiner schenkt mir Vertrauen. Irgendetwas in meinem Geist muss nicht stimmen. Sag mir, dass du mich liebst. Ja, aber nicht vor denen hier. Oh, kümmert euch nicht um uns. Er liebt mich nicht. Sie weiß nicht, was Liebe ist. Sie ist ein Engel, eine Salzsäule. Eine Salzsäule? Komm, Hugo, komm. Also jetzt gehen wir heim. Komm. Warte. Was? Ich muss Slick noch einen Rat geben. Slick, willst du einen Rat? Wenn's durchaus sein muss. Hör gut zu. Heirate nicht zu jung. Keine Gefahr. Lade dir nicht auf, was du nicht tragen kannst. Hm? Vertrauensauftrag. Wo ist das Vertrauen? Hm? Oh, bitte. Was denn für ein Auftrag? Die wollen mich zum Sprechen bringen. Aber nichts zu machen bei mir. Ich bin undurchdringlich. Ja, ja, du bist undurchdringlich, ja. Gott, sowas müsste man mir doch ansehen. Man müsste mir das doch ansehen. Was? Dass ich einen vertraulichen Auftrag habe. Du Slick. Zerbrecht euch nicht den Kopf. Es soll nämlich heißen, dass ich ein Kind bekomme. Fabelhaft. Genau das ist es. Diese Frau und ich, wir verstehen uns schon auf den leisesten Wink. Ja, nun komm aber bitte. Trink doch nicht. Undurchdringlich. Sowas müsste man doch herauserkennen an einem gewissen Ausdruck im Gesicht. Einem Geschmack im Mund. Habt ihr denn keine Courage? Warum erschießt ihr mich nicht? Der Junge sollte nicht trinken. Schießt doch, sage ich euch. Dazu seid ihr doch da. Alles Komödie, Hugo, wisst ihr? Hugo, komm, willst du jetzt nicht mit mir nach Hause? Nein. Wie kann man sagen, ich will oder ich will nicht? Geht zum Donnerwetter, dann trink! Sie haben es nötig, ihn zum Trinken anzuhalten. Dann geht es wenigstens schneller. Ich werde euch mal was sagen. Ich möchte nicht an meiner Stelle sein. Auf keinen Fall. Das ist keine gute Stelle. Stellt euch bloß mal vor, man stirbt und entdeckt hinterher, dass die Toten auch Lebendige sind, die nur tot sein spielen. Trink, Hugo, trink hier. Aber dreht euch doch nicht so. Lieber Gott. Oder ich fange auch noch an. Aha. Also komm, kommt, helft mir bitte, ihn ins Bett zu bringen. Komische Sachen hat der gesagt. Ja, und wie? Er redet immer nur Unsinn. Komm jetzt, Hugo. Ja. Habt ihr die Segnungen der bürgerlichen Erziehung? Ja, ja, geh jetzt, Hugo. Komm. Entschuldigen Sie bitte. Guten Tag, meine Dame. Wo kommen Sie denn her? Da? Durchs Fenster? Durchs Fenster! Psst, nicht so laut. Ich bin Olga Loran. Ja, das habe ich mir bereits gedacht. Hat Hugo von mir gesprochen? Ja. Ist er verwundet? Nein, er ist nicht verwundet, nur betrunken. Ich habe ihm gerade eine Kompresse gemacht. Und Hydra? Hydra? Ach, das waren Sie, die Bombe geworfen hat. Ja. Aha. Nein, niemand ist verwundet. Nächstes Mal haben Sie vielleicht mehr Glück. Sie wussten, dass Hugo im Büro war. Nein. Aber Sie wussten, dass er dort hätte sein können. Das musste man riskieren. Ach, ja, ein bisschen mehr Glück und Sie hätten ihn umgebracht. Das wäre für ihn das Beste gewesen. Wirklich? Die Partei hat keine besondere Vorliebe für Verräter. Hugo ist kein Verräter. Das glaube ich auch nicht. Aber diese Geschichte zieht sich hin. Vor 8 Tagen schon hätte sie erledigt sein sollen. Ja, aber man muss doch eine Gelegenheit finden. Die Gelegenheit führt man herbei. Hat die Partei Sie hierher geschickt? Die Partei weiß nicht, dass ich hier bin. Ja, ich sehe. Sie sind mit einer Bombe in der Handtasche hergekommen und wollten sie liebenswürdigerweise auf Hugo werfen, um sein Ansehen zu retten. Wenn es gelungen wäre, hätte man angenommen, dass er sich selbst mit Hydra hat hochgehen lassen. Ja, aber er wäre dann tot. Wie er sich jetzt auch benimmt. Er hat keine große Aussicht mehr, sich aus der Affäre zu ziehen. Ah, Ihre Freundschaft ist wirklich erdrückend. Haben Sie ihn verhindert, seine Arbeit zu machen? Nichts habe ich verhindert. Aber geholfen haben Sie ihm auch nicht. Ja, weshalb? Weshalb hätte ich ihm denn helfen sollen? Hat er mich etwa gefragt, als er in die Partei eintrat? Und als er gefunden hat, er könne mit seinem Leben nichts Besseres mehr anfangen, als einen Unbekannten zu ermorden? Hat er mich denn da um Rat gefragt? Er hat diese Partei gewählt. Er hat sich diesen Auftrag gewünscht. Das musste Ihnen genügen. Genügt mir aber nicht. Es geht ihm nicht gut. Sie hätten ihn nicht trinken lassen sollen. Ach, wenn er einen Splitter von Ihrer Bombe ins Gesicht bekommen hätte, ging es ihm jetzt noch schlechter. Schade. Schade, dass er Sie nicht geheiratet hat. So etwas hätte er gebraucht. Eine Frau mit starkem Verstand. Er wäre in Ihrem Schlafzimmer geblieben und hätte Ihre Unterwäsche gebügelt, während Sie an den Straßenecken Bomben geworfen hätten. Und jedes hätte sich sehr wohl dabei gefühlt. Er tat immer so wichtig, wenn er von Ihnen kam. Wir haben über Politik gesprochen, hat er jedes Mal gesagt. Davon hat er mit Ihnen natürlich niemals gesprochen. Sie sind verliebt in ihn, nicht wahr? Was hat denn die Liebe damit zu tun? Sie lesen zu viel Romane. Ja, mit irgendwas muss man sich ja beschäftigen, wenn man nicht Politik treibt. Sie können beruhigt sein. Die Liebe spielt keine große Rolle im Leben tätiger Frauen. Wir leben nicht davon. Wie ich zum Beispiel, nicht wahr? Wie alle Frauen, die mit dem Herzen leben. Ach, das mit dem Herzen gefällt mir. Mein Herz ist mir lieber als Ihr Verstand. Armer Hugo. Ja, der arme Hugo. Ach, wie Sie mich verabscheuen müssen, nicht? Ich? Für so etwas habe ich keine Zeit. Also, wecken Sie ihn auf. Ich habe mit ihm zu reden. Ach, zu reden. So. Also gut. Hugo! Hugo, wach auf! Du hast Besuch! Was ist? Oh. Olga, du bist da. Mein Gott, habe ich einen Kopf. Es ist irgendetwas passiert, etwas sehr Unangenehmes. Du hast die Bombe geworfen, nicht wahr? Ja. Warum habt ihr kein Vertrauen zu mir gehabt? Hugo! In einer Viertelstunde wirft ein Kamerad ein Seil über die Mauer. Ich muss fort. Ich habe Eile. Du musst gut zuhören. Was denken die Kameraden? Dass du ein Verräter bist. Du hast keinen Tag zu verlieren. Noch vor morgen Abend muss die Sache in Ordnung sein. Du hättest die Bombe nicht werfen sollen. Wenn du in 24 Stunden deinen Auftrag nicht ausgeführt hast, kommt ein anderer und wird die Sache erledigen. Wenn sie jemand anderen schicken, trete ich aus der Partei aus. Was bildest du dir eigentlich ein? Meinst du, man kann aus der Partei austreten? Aus der Partei kommt man höchstens mit den Füßen voran heraus. Ich habe vorm Sterben keine Angst. Sterben ist doch nichts. Aber auf diese dumme Weise sterben. Sich liquidieren lassen, weil man nicht dicht halten kann. Oder schlimmer noch, weil man ein Esel ist, den die Partei loswerden muss, damit er nicht noch weitere Dummheiten macht. Ist das etwa dein Ideal? Du hättest die Bombe nicht werfen sollen. Wofür entscheidest du dich? Das werdet ihr morgen erfahren. Gut. Leb wohl, Hugo. Leb wohl, Olga. Auf Wiedersehen. meine Dame. An dem Vertrauen kann nicht viel dran sein, wenn es nicht mal 8 Tage überdauert. Nicht sehr viel, nein. Wie soll man aber leben, wenn keiner einem vertraut? Ach, mir hat niemals jemand vertraut, am allerwenigsten du. Bin aber auch so ganz gut durchgekommen. Sie war die Einzige, die an mich glaubte. Hugo. Die Einzige, du weißt es genau. Hugo, du wirst also einen Menschen töten. Weshalb lachst du? Jetzt glaubst du daran? Ja. 8 Tage früher hätte mir das vielleicht noch eine Hilfe sein können. Dafür kann ich nichts. Ich glaube nur, was ich sehe. Heute Morgen konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er sterben sollte, aber dann bin ich in dieses Büro gekommen. Da war dieser Mensch, der so blutete, und ihr lagt alle wie tot. Höderer war auch schon tot. Ich habe es an seinem Gesicht gesehen. Wenn du ihn nicht erschießt, dann schicken sie einen anderen. Ich werde es aber tun. Das war eine schöne Schweinerei, wie der Kerl geblutet hat, was? Ja. So wird auch Höderer bluten. Ach, sei doch still. Olga hat eine Bombe gegen die Mauer geworfen. Das war keine Heldentat. Das kann jeder. Umbringen, wenn er nicht sehen muss, was er tut. Wolltest du ernstlich schießen, Hugo? Bist du sicher, dass du wirklich hättest schießen können? Natürlich wollte ich schießen. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Du hast es ja gehört. Sie sagen, ich bin ein Verräter. Ja. Die haben's leicht. Wenn die da hinten beschließen, dass ein Mann sterben muss, so ist das nur, als wenn sie einen Namen in einem Register streichen. Eine saubere, elegante Arbeit. Hier will das Töten gemacht sein. Hier ist der Schlachthausbetrieb. Was würdest du tun, Jessica? Ich? Du fragst mich, was ich an deiner Stelle täte? Wen soll ich denn sonst fragen? Ich habe nur noch dich auf der Welt. Ich würde zu Höderer gehen und würde zu ihm sagen, ich bin hierher geschickt worden, um sie zu erschießen, aber ich habe meine Meinung geändert und möchte lieber mit ihnen arbeiten. Arme Jessica. Ist denn das nicht möglich? Das ist gerade das, was man Verrat nennen würde. Siehst du, ich kann dir nicht helfen. Aber warum ist es denn nicht möglich? Weil er nicht dieselben Ideen hat wie du? Weil er andere Ideen hat. Und man muss die Leute umbringen, die nicht dieselben Ideen haben wie wir? Manchmal ja. Aber warum hast du dich für die Ideen von Olga entschieden? Weil sie richtig sind. Aber Hugo, Hugo, stell dir einmal vor, du hättest voriges Jahr Höderer getroffen anstelle von Louis. Dann würdest du eben jetzt seine Ideen für richtig halten. Wenn man dich hört, dann sollte man meinen, alle Ideen sind gleich gut und man greift sie nur auf, wie man eine Krankheit bekommt. Nein, nein, nein, das denke ich nicht. Aber Hugo, er ist so stark. Braucht nur seinen Mund aufzumachen, dann ist man schon überzeugt. Und dann würde ich auch glauben, er wäre ehrlich und wollte das Beste für die Partei. Was er will, was er denkt, ist mir ganz egal. Worauf es ankommt, ist, was er tut. Aber objektiv gesehen ist er ein Volksverräter. Aha. Und er, wenn er wüsste, was du vorhast, würde er auch denken, dass du ein Volksverräter bist? Ja, ich glaube schon. Ja, aber wer hat denn dann recht? Ich. Woher weißt du das? Politik ist eine Wissenschaft. Du kannst nachweisen, dass du recht hast und dass die anderen sich irren. Jetzt lass mich, Jessica. Ich verlange nichts mehr von dir. Es ist zu spät, Hugo. Jetzt hast du mich mit hineingezogen. Jetzt muss ich wählen. Für dich und auch für mich. Ich wähle mein Leben und das deine. Nein, nein, sag nichts, Hugo. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur da sein. Da sein will ich. Frühmorgens ist es so kalt. Du wirst froh sein, wenn du meine Wärme spürst. Ich habe dir ja doch nichts anderes zu geben. Tut dir der Kopf noch weh? Ja. Der arme Kopf. Genug. Hugo. Du spielst lieb Mütterlein. Nein, ich spiele nicht. Ich werde niemals mehr spielen. Dein Körper ist kalt. Du hast mir keine Wärme zu geben. Es ist nicht schwer, sich mit einem Ausdruck mütterlicher Güte über einen Mann zu beugen. Jede beliebige Hure träumt sich da hinein. Sei still. Warum soll ich still sein? Wo ich doch ganz genau weiß, dass unsere Liebe nur Komödie war. Jessica, sieh mich an. Kannst du mir sagen, dass du mich liebst? Siehst du? Nicht einmal das werde ich mitnehmen können. Und du, Hugo? Glaubst du, du hast mich geliebt? Da siehst du. Warum versuchst du nicht, ihn zu überzeugen? Wen, Höderer? Ja. Woher weißt du, dass deine Ideen richtig sind, wenn du es doch nicht beweisen kannst? Hugo, Hugo, das wäre so etwas Gutes. Du würdest alle versöhnen. Versuch es doch, Hugo. Ich bitte dich darum. Versuch es doch wenigstens einmal, ehe du ihn erschießt. Das ist Olga. Mach auf. Ja. Habe ich dir einen Schreck eingejagt? Nein, ich bin ein bisschen nervös heute Abend. Seit dieser Bombe... Ja, natürlich. Lasst euch nicht stören. Wollen Sie mir etwas sagen? Nein. Ich habe über dich lachen müssen vorhin. Du warst ganz rot vor Zorn. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hatte es erwartet. Es hätte mich direkt beunruhigt, wenn du dich nicht aufgeregt hättest. Ich muss dir vieles erklären, aber morgen erst. Morgen reden wir beide. Für heute ist dein Tag zu Ende und der meine auch. Tja. Habt ihr nichts zu trinken? Nein, es tut mir leid. Schade. Was habt ihr denn gemacht, als ich kam? Oh ja, wir haben uns unterhalten. Aha. Na ja, dann unterhaltet euch doch weiter. Es ist nicht ganz einfach, sich vorzustellen, Sie wären nicht da. Ich weiß nicht, warum ich gekommen bin. Ich war noch nicht müde, zur Arbeit hatte ich keine Lust. Man kann ja nicht immer arbeiten. Nein. Tja. Die Sache werden wir hinbringen. Welche Sache? Na, die Sache mit Karski. Wenn so eine Sache zu Ende geht, weiß man nie so recht, was man mit sich anfangen soll. Heute sind wir knapp am Tod vorbei. Ja. Sehr knapp sogar. Was ist mit dir los, Jessica? Was? Na, heute Nachmittag sahst du viel weniger schüchtern aus. Ja, das kommt davon, wie Sie aussehen. Wie meinst du das? Ich hatte immer geglaubt, Sie hätten niemanden nötig. Ich brauche ja auch niemanden. Slick hat mir erzählt, dass du ein Kind erwartest. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe mich über Slick lustig gemacht. Auch gut. Also, ich gehe jetzt schlafen. Es war nur so eine Vorstellung. Was war eine Vorstellung? Ja, das hier alles, auch ihr. Arbeit, das ist das Einzige, was einem bleibt. Schlaf dich heute Nacht gut aus. Du brauchst morgen nicht vor 9 Uhr zu kommen. Hugo, dies ist der richtige Augenblick. Was meinst du damit? Du hast mir versprochen, dass du versuchen willst, ihn zu überzeugen. Mich zu überzeugen? Ja, er ist nicht der gleichen Meinung wie du. Ja, das habe ich gemerkt. Er möchte Ihnen erklären. Ach, morgen, komm. Morgen ist es zu spät. Wieso? Er sagt, er will nicht mehr Ihr Sekretär bleiben, wenn Sie ihn nicht anhören. Sie sind beide noch nicht müde und haben die ganze Nacht vor sich. Und ihr wart beide so dicht am Tod, das stimmt doch versöhnlich. Hör doch auf mit dem Unsinn. Er sagt, Sie seien ein Volksverräter. Aha, ein Volksverräter. Unter dem tut das wohl nicht. Objektiv gesehen, er hat gesagt, objektiv. Also gut, mein Junge, dann sage mir, was du auf dem Herzen hast, wenn es nicht anders geht. Inwiefern bin ich ein Volksverräter? Weil Sie kein Recht haben, die Partei in Ihre Machenschaften hineinzuziehen. Warum habe ich das nicht? Die Partei ist eine revolutionäre Organisation. Und Sie wollen eine Regierungspartei daraus machen. Revolutionäre Parteien sind dazu da, eines Tages die Macht zu ergreifen. Zu ergreifen, ja. Und zwar mit Gewalt. Nicht aber, um sie durch einen Kuhhandel zu erschachern. Ach so. Du möchtest Blut fließen sehen. Ja, das tut mir leid, aber du solltest wissen, dass wir mit Waffengewalt gar nichts ausrichten können. Im Falle eines Bürgerkriegs verfügt das Pentagon über die Waffen und die militärischen Führer. Wer spricht denn vom Bürgerkrieg? Höderer, Sie haben ja selbst gesagt, die Rote Armee wird den Regenten vertreiben und dann haben wir die Macht. Ja, und auf welche Weise sollen wir sie behalten? Die Rote Armee... Alle Armeen auf der Welt, ob sie als Befreier kommen oder nicht, gleichen sich in einem. Sie leben von dem besetzten Land. Unsere Bauern werden die Russen hassen, das kann nicht anders sein. Und meinst du, das Volk wird uns lieben, wenn wir von den Russen eingesetzt sind? Und dann noch etwas anderes. Das Land ist zugrunde gerichtet. Es kann möglicherweise sogar zum Schlachtfeld werden. Welche Regierung auch auf die des Regenten folgt, sie muss sicherlich drakonische Maßnahmen treffen, durch die sie sich verhasst machen wird. Unmittelbar nach dem Abzug der Roten Armee werden wir durch einen Aufstand einfach hinweggefegt werden. Aufstände kann man niederwerfen. Wir werden mit eisernem Besen auskehren. Mit eisernem Besen bei einer bürgerlichen Partei, die Sabotage treiben wird und einer Bauernbevölkerung, die ihre Ernten verbrennt, um uns auszuhungern? Hör einmal gut zu, mein Junge, und versuche zu verstehen. Wir werden mit Karskis Liberalen und den Konservativen des Regenten zusammen die Macht ergreifen. Einfach unter der Parole nationale Einheit. Niemand kann uns dann vorwerfen, dass die Fremden uns eingesetzt haben. Ich habe zwar die Hälfte der Stimmen im Widerstandskomitee verlangt, aber ich werde nicht so dumm sein, auch die Hälfte der Portefeuilles zu verlangen. Eine Minderheit, das ist genau das, was wir wollen. Eine Minderheit, die den anderen die Verantwortung für unpopuläre Maßnahmen überlässt und die sich dadurch beliebt macht, dass sie von innen heraus Opposition gegen die Regierung treibt. Dann sind sie eingekeilt. In 2 Jahren wirst du die Niederlage der liberalen Politik erleben und das ganze Land wird uns darum bitten, nun unsererseits zu zeigen, was wir können. Und in dem Augenblick ist es aus mit der Partei. Aus? Und warum? Die Partei hat ein Programm, nämlich die Verwirklichung einer sozialistischen Wirtschaft. Und ein Mittel, die Anwendung des Klassenkampfes. Sie aber wollen sie dazu verwenden, um eine Politik der Zusammenarbeit der Klassen im Rahmen einer kapitalistischen Wirtschaft zu betreiben. Die Standhaften werden sie verlassen. Wir werden ziel- und richtungslos. Höderer, das ist doch Ihre Partei. Bringen Sie sie nicht mit Ihren eigenen Händen an. Ach, wenn du nichts riskieren willst, darfst du keine Politik machen. Diese Art von Risiko will ich nicht. Gut. Also, wie willst du dann die Macht behalten? Wozu sie überhaupt erst ergreifen? Ja, bist du denn verrückt? Eine sozialistische Armee kommt das Land besetzen und du willst sie wieder abziehen lassen, ohne von ihrer Hilfe zu profitieren? Eine Partei kann immer nur ein Mittel sein. Und immer gibt es nur einen einzigen Zweck. Die Macht. Es gibt nur einen einzigen Zweck, nämlich unseren Ideen zum Sieg zu verhelfen. Ach ja, stimmt. Du hast ja Ideen. Na, das wird sich geben. Sie meinen, ich bin der Einzige, der sie hat. Und die Kameraden, die sich von der Polizei des Regenten haben erschießen lassen, sind die nicht für Ideen gestorben? Du, ich pfeife auf die Toten. Sie sind für die Partei gestorben und die Partei kann entscheiden, was sie will. Ich mache lebendige Politik für die Lebenden. Und Sie glauben, die Lebenden werden sich mit ihren kleinen Schlichen abfinden? Man muss die Pille versüßen. Indem man die Kameraden belügt? Warum nicht? Wir stehen im Krieg. Und es ist nicht üblich, die Soldaten täglich und stündlich über den Gang der Operationen auf dem Laufenden zu halten. Höderer, ich... Was hat es denn für einen Zweck, für die Freiheit des Menschen zu arbeiten, wenn man sie so sehr verachtet, dass man ihnen vorredet, was man will? Ich werde lügen, wenn es nötig ist. Reinheit ist eine Idee für Fakire und Mönche. Ihr anderen, ihr Intellektuellen und ihr bürgerlichen Anarchisten, macht euch einen Vorwand daraus, um überhaupt nichts zu tun. Nichts zu tun. Unbeweglich dastehen, die Ellbogen angelegt, Handschuhe an den Händen. Ich habe meine Hände in Dreck und Blut getaucht. Und wenn? Meinst du, man kann regieren und Kinder reinbleiben dabei? Es wird sich vielleicht eines Tages zeigen, dass ich mich vor Blut nicht fürchte. Außerdem stehe ich mit meiner Meinung nicht allein. Nicht allein? Du wusstest also schon etwas von diesen Verhandlungen, ehe du hierher kamst? Nein. Es wurde davon gesprochen in der Partei. Und die meisten Kameraden waren nicht dafür. Hör mal, mein Junge, er legt ein Missverständnis vor. Ich kenne sie, diese Burschen von der Partei, die mit meiner Politik nicht einverstanden sind. Unter anderen Umständen werden sie die ersten Schritte dafür zu tun. Wenn wir mit dem Regenten verhandeln, macht er Schluss mit dem Krieg. Die illyrischen Truppen warten dann brav, bis die Russen kommen und ihnen die Waffen abnehmen. Wenn wir die Verhandlung aber abbrechen, weiß er, dass er verloren ist und wird wie ein Löwe kämpfen. Hunderttausende von Menschen verlieren dabei ihr Leben. Na, kannst du 100.000 Menschen mit einem Federstrich einfach vernichten wollen? Eine Revolution kann man nicht in Galoschen und mit Handschuhen an den Fingern machen. Wenn sie draufgehen müssen, ja? Dann haben sie eben Pech. Du liebst die Menschen nicht, Hugo. Du liebst nur deine Prinzipien. Warum sollte ich die Menschen lieben? Lieben sie etwa mich? Warum bist du dann zu uns gekommen? Wenn man die Menschen nicht liebt, kann man nicht für sie kämpfen. Ich bin in die Partei eingetreten, weil ihre Sache die gerechte ist. Und ich werde aus ihr austreten, wenn sie das nicht mehr ist. Und was die Menschen angeht, so interessiere ich mich nicht dafür, was sie sind, sondern was sie werden können. Und ich... Ich liebe sie so, wie sie sind. Mit all ihren Schweinereien und Minderwertigkeiten. Ich liebe ihre Stimmen und ihre warmen Hände, die nach etwas greifen. Und ich liebe ihre Haut und ihren ängstlichen Blick und den verzweifelten Kampf, den sie jeder für sich gegen den Tod führen und die Angst. Für mich bedeutet das etwas. Ein Mann mehr oder weniger auf der Welt. Er ist eine Kostbarkeit. Dich kenne ich jetzt, mein Junge. Du bist ein Zerstörer. Du verabscheust die Menschen. Deine Reinheit hat etwas vom Tode. Und die Revolution, die du erträumst, ist nicht die unsrige. Du willst die Welt nicht ändern, sondern du willst sie vernichten. Hilda! Du kannst nichts dafür. Ihr seid alle gleich. Ein Intellektueller ist niemals ein wahrer Revolutionär. Er gibt bestenfalls einen Mörder ab. Einen Mörder, ja! Hugo! Du hast uns einen schönen Schreck eingejagt. Slick wacht auf, keine Hydra da. Du könntest uns ein Wort sagen, wenn du frische Luft schnappen gehst. Ja. Ihr schläft gerade. Seit wann lässt du uns denn schlafen, wenn du Lust hast, uns aufzuwecken? Ja. Tatsächlich. Ja. Ich gehe jetzt mit euch zurück. Also, bis morgen, mein Junge. 9 Uhr. Wir sprechen dann noch mal über alles. Auf Wiedersehen, Jessica. Bis morgen, Höderer. Und? Was meinst du dazu? Was soll ich dazu meinen? Ich hatte dir ja gesagt, er ist raffiniert. Hugo, er hatte recht. Was verstehst du denn davon? Du hast neben ihm keine sehr gute Figur gemacht. Ach, was? Mit mir hat er es leicht gehabt. Ich wünschte, Louis hätte ihm gegenüber gestanden. Da hätte er sich nicht so rasch aus der Affäre gezogen. Hugo, du sprichst gegen deine Überzeugung. Ich habe dich angeschaut, als du mit Hödere geredet hast. Er hat dich überzeugt. Er hat mich nicht überzeugt. Niemand kann mich überzeugen, dass man die Kameraden belügen muss. Aber wenn er mich überzeugt hätte, so wäre das ein Grund mehr, ihn umzulegen, weil es beweist, dass er andere auch überzeugen kann. Morgen früh wird Schluss gemacht. Herein. Die Kleine ist da. Sie will dich sprechen. Nein. Sie sagt, es ist sehr wichtig. Gut, sie soll reinkommen. Du, Slick, verschwinde. Ja. Du willst mir was sagen? Lassen Sie mir ein bisschen Zeit. Es ist so schwer zu sprechen. Sie warten auf Hugo. Der hat noch nicht mal mit dem Rasieren angefangen. Naja. Du hast also 5 Minuten, um dich zu fassen. Sprechen Sie doch mit mir, bitte. Wie? Damit ich mich fassen kann. Ich habe dir nichts zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie man mit Frauen spricht. Oh, doch. Doch. Sehr gut sogar. So? Gestern Abend habe ich gefunden, dass Sie recht haben. Dankeschön. Das richtet mich auf. Ach, Sie machen sich lustig über mich. Ja. Das ist Ihr bornierter Standpunkt. Ich sage Ihnen, ich habe alles verstanden und ich bin Ihrer Meinung. Gestern Abend, als Sie zu uns hereinkamen, sahen Sie so einsam aus. Und? Es ist etwas Schönes, ein Mann, der einsam ist. So schön, dass man gleich Lust bekommt, ihm Gesellschaft zu leisten. Und in dem Augenblick ist er nicht mehr einsam. Waren Sie verheiratet? Ja. Mit einer Frau aus der Partei? Nein. Aber Sie haben doch gesagt, man sollte sich immer mit einer Frau aus der Partei verheiraten. Eben. War sie schön? Das kam auf den Tag und die Stimmung an. Und ich? Finden Sie mich schön? Willst du dich über mich lustig machen? Ja. Also, die 5 Minuten sind um. Sprich jetzt und geh. Sie werden ihm nichts tun, nicht wahr? Wem? Hugo, Sie haben doch freundschaftliche Gefühle für ihn, nicht wahr? Komm, keine Gefühle, ja? Er will mich umbringen. Ist es das, was du mir erzählen willst? Sie haben das gewusst? Ja, seit gestern. Womit will er mich umbringen? Wie? Ja, mit was für einer Waffe? Revolver. Ist mir auch lieber. Wenn er nachher kommt, hat er seinen Revolver bei sich. Ja, gut, gut, gut. Warum verrätst du ihn? Er hat mich um meine Hilfe gebeten. Und so machst du das? Aber er hat gar keine Lust, sie zu töten. Überhaupt nicht. Er hat sie viel zu gern. Nur er hat eben seinen Befehl. Lassen Sie ihn doch ganz einfach von Slick entwaffnen. Er hat nur diesen einen Revolver. Wenn man ihm den nimmt, dann ist es aus. Nein, ich werde mit ihm reden. Sie wollen ihn also mit seiner Waffe hereinlassen? Warum nicht? Ich will ihn überzeugen. 5 Minuten lang ist es etwas riskant, länger nicht. Wenn er es heute Morgen nicht tut, wird das niemals tun. Ha? Hugo. Einen Augenblick. Mach die Tür zu, Slick. Ja. Spring aus durchs Fenster. Nein, nein, bitte. Ich will sie jetzt wenn nicht allein bleibst, lassen. Wenn du bleibst, schießt er bitte. Ganz bestimmt. Wenn du dabei bist, kommt er nicht zur Vernunft. Also flink. So, Slick. Lass ihn rein. Na, hast du gut geschlafen? So, so. Hast du dich entschlossen? Wozu entschlossen? Du hast mir doch gestern Abend gesagt, du würdest mich verlassen, wenn du mich nicht dazu bringen könntest, meine Meinung zu ändern. Ich bin immer noch entschlossen. Gut. Na, wir werden das nachher sehen. Inzwischen arbeiten wir. Wo waren wir stehen geblieben? Die Ziffern der letzten Berufszählung haben ergeben, dass die Zahl der Landarbeiter von 8.771.000 im Jahre 1906 gefallen ist. Ja, sag mal, weißt du, dass eine Frau die Bombe geworfen hat? Eine Frau? Ja, Slick hat Fußspuren auf einem Beet festgestellt. Kennst du sie? Woher soll ich sie kennen? Komisch, was? Ja, sehr. Weißt du, weshalb sie uns nicht getroffen hat? Ich wette, sie hat die Augen zugemacht, als sie die Bombe warf. Wieso? Weil es so kracht. Sie machen immer die Augen zu, um es nicht zu hören. Sie haben alle Angst vor dem Knall, diese kleinen Mäuse. Sonst eignen sie sich bemerkenswert gut. Sie sind ganz stur, musst du wissen. Sie bekommen die Ideen fix und fertig geliefert und dann glauben sie daran wie an den lieben Gott. Ja, für uns ist das weniger einfach. Wir sind niemals ganz sicher, ob wir auch wirklich recht haben. Bist du sicher, dass du recht hast? Ganz sicher. Immerhin könntest du niemanden umbringen. Ich könnte es, wenn ich mich dazu entschlossen hätte. Du könntest mir kaltblütig eine Kugel zwischen die Augen schießen, weil ich in politischen Dingen nicht deiner Meinung bin? Ja, wenn ich mich dazu entschlossen hätte. Oder wenn die Partei es befohlen hätte. Ach, da muss ich mich wirklich wundern. Stell dir mal vor, ich stünde vor dir, wie ich jetzt hier stehe, und du legtest auf mich an. Was ist nur in euch alle gefahren, dass ihr den Totschläger spielen müsst? Das sind doch Kerle ohne alle Fantasie. Denen ist es doch ganz gleich, ob sie töten, weil sie gar keine Vorstellung davon haben, was das Leben ist. Mir sind Leute lieber, die Angst vor dem Tode haben. Es ist ein Beweis dafür, dass sie zu leben wissen. Ich bin nicht fürs Leben gemacht. Niemand liebt mich. Niemand vertraut mir. Ich vertraue auf dich. Sie? Ja, ganz bestimmt. Du bist ein Junge, der große Schwierigkeiten hat, ein Mann zu werden. Aber du wirst einen ganz ordentlichen Kerl abgeben, wenn man dir dabei hilft. Wenn ich ihren Bomben und Handgranaten entgehe, werde ich dich bei mir behalten und dir helfen. Warum sagen Sie mir das? Warum gerade heute? Einfach, um dir zu beweisen, dass man einen anderen Menschen nicht kaltblütig erschießen kann, wenn man kein Spezialist ist. Wenn ich mich dazu entschlossen habe, muss ich es auch tun können. Du könntest mich töten, während ich dich ansehe? Willst du Kaffee? Er ist fertig, ich werde eine Tasse geben. Ich muss es tun. So. Hier, trink. Danke. Und nun gib mir deinen Revolver. Komm, komm, komm, komm, raus. Nein. Mit dem Ding. Gib ihn Lassen her. Sie mich. Du siehst ja, ich habe dir eine Gelegenheit gegeben und du hast sie nicht benutzt. Das ist ja ein Spielzeug. Ich hasse Sie. Ach, das ist doch nicht wahr. Was für einen Grund solltest du haben, mich zu hassen? Sie halten mich für einen Schwächling. Wieso? Ich habe es dir ja gesagt. Es ist schwerer, als man denkt. Ich bin kein Verräter. Wer sagt denn das? Auch zum Verräter muss man geboren sein. Die aber werden denken, ich sei ein Verräter, weil ich nicht getan habe, was sie mir aufgetragen haben. Wer die? Du willst nicht sagen. Gut. Richtig. Herr, ja. Dein Schicksal ist mit meinem verbunden. Seit gestern habe ich alle Trümpfe in der Hand und ich werde versuchen, uns alle beide zu retten. Morgen gehe ich in die Stadt und rede mit Louis. Er ist zäh, aber ich bin es auch. Am schwierigsten wird es sein, wie du mit dir selber ins Reine kommst. Schwierig. Ganz einfach. Sie brauchen mir nur meinen Revolver zurückzugeben. Da liegt er. Und da bleibt er liegen. Was kann es Ihnen denn schon ausmachen, wenn ich mir eine Kugel vor den Kopf schieße? Ich bin doch Ihr Feind. Erstens bist du nicht mein Feind und zweitens kannst du uns auch nur von Nutzen sein. Sie wissen doch genau, dass es aus ist mit mir. Ach, lass doch dies Gerede! Du hast dir beweisen wollen, dass du handeln kannst und hast den schwierigsten Weg gewählt. In deinem Alter macht man es immer so, als wenn man sich den Himmel verdienen könnte. Eine Revolution ist nicht eine Frage des persönlichen Verdienstes, sondern der Wirksamkeit. Und einen Himmel gibt es da nicht. Es gibt Arbeit zu tun, das ist alles. Und da muss man die übernehmen, für die man geschaffen ist. Höderer, als Sie so alt waren wie ich, ja? Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Ich hätte geschossen. Aber es wäre nicht das Beste gewesen, was ich hätte tun können. Und dann sind wir auch ganz verschieden. Ich möchte so sein wie Sie. Sie müssen sich doch wohlfühlen in Ihrer Haut. Meinst du? Eines Tages werde ich dir mal von mir erzählen. Höder, ich weiß jetzt genau, dass ich niemals auf Sie werde schießen können, weil ich zu viel von Ihnen halte. Aber Sie dürfen sich nicht täuschen. Über die Sache, von der wir gestern Abend gesprochen haben, werden wir uns niemals verständigen. Wie du willst. Jetzt bitte ich um die Erlaubnis, eine Weile hinausgehen zu dürfen. Ja gut, dann geh. Schnapp ein bisschen frische Luft und komm wieder. Danke. Slick? Ja? Du, der Junge hat Verdruss. Gebt auf ihn Acht und wenn es nötig ist, hindert ihn daran, dass er sich in die Luft gehen lässt. Ja, aber behutsam. Und wenn er gleich zurückkommt, haltet ihn nicht an, um ihn erst anzumelden. Er soll kommen und gehen, wie es ihm gefällt. Er darf vor allem nicht nervös gemacht werden. In Ordnung. Bist du noch immer da, du kleines Biest? Was willst du denn noch hier? Ich hab draußen auf dem Fenstersims gesessen und alles angehört. Und? Ich hab Angst gehabt. Na, eine große Hilfe wärst du nicht gewesen. Ja, ich weiß. Ja, ich hätte mich vielleicht vor Sie werfen und die Kugeln für Sie auffangen können. Wie romantisch du bist. Sie auch. Ich? Ja, Sie sind auch romantisch. Um ihn nicht zu demütigen, setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel. Wenn man den Preis des Lebens kennen will, muss man es von Zeit zu Zeit aufs Spiel setzen. Sie haben ihm Ihre Hilfe angeboten und er wollte nicht. Aber Sie haben sich nicht beirren lassen und es sah so aus, als hätten Sie ihn sehr gern. Na, und wenn es so wäre? Nichts. Es war eben so. Das ist alles. Komm, geh jetzt. Noch ist es Zeit, aber in 5 Minuten ist es vielleicht zu spät. Verstehst du mich? Der Junge hat nur dich auf der Welt. Und er hat noch allerlei Unangenehmes vor sich. Da braucht er jemanden, der ihm Mut einflößt. Sie können das, nicht ich. Ihr liebt euch doch. Nein, nicht einmal. Wir sind uns zu ähnlich. Seit wann ist das so? Was? Na, alles das. Das Ganze, was du da im Kopf hast. Ich weiß nicht. Seit gestern, glaube ich. Als Sie mir so einsam vorkamen. Wenn ich das gewusst hätte. Dann wären Sie nicht gekommen. Komm, du gehst mir auf die Nerven. Worauf wartest du denn? Das müssen Sie selber wissen. Du solltest es wissen. Ich weiß nichts. Bin keine Frau und kein Mädchen. Ich habe im Traum gelebt. Wenn ich geküsst worden bin, dann hatte ich Lust zu lachen. Aber jetzt bin ich hier bei Ihnen und habe das Gefühl, dass ich aufgewacht bin. Sie haben so etwas Wirkliches, ein wirklicher Mann aus Fleisch und Blut. Ich habe Angst vor Ihnen, eine wirkliche Angst und glaube, dass ich Sie wirklich liebe. Du bekommst Lust zu lachen, wenn man dich küsst? Ja. Dann bist du also kalt? Es heißt so. Und wie denkst du darüber? Ich weiß nicht. Das müssen wir doch einmal sehen. Ich habe keine Lust zu lachen. Hugo! Ach. Darum also. Nein. nein. Hugo, hör zu. Deswegen also haben Sie mich geschont. Nein. Wegen meiner Frau. Nein, nein, nein, nein, nein, Hugo, lass bitte doch, hör Jessica, mir zu. Ich bin dir nicht böse. Ich bin auch nicht eifersüchtig. Wir haben uns nie geliebt. Aber Hugo ist... Aber er. Ich werde dir helfen. Ich werde dich zum Manne machen. Wie dumm bin ich gewesen. Hugo, soll ich dir mein Wort geben, dass das alles... Aber entschuldigen Sie sich doch nicht. Ich danke Ihnen sogar. Einmal wenigstens haben Sie mir das Vergnügen verschafft, Sie in Verlegenheit zu sehen. Aber Hugo, hör doch zu. Dann haben Sie mich auch befreit. Ah, Hugo, leg den Revolver weg. Sie sehen, Hödra, ich schaue Ihnen in die Augen und ich ziele. Und meine Hand zittert nicht. Und es ist mir ganz egal, was in Ihrem Kopf vorgeht. Warte, warte, Junge. Nein. Mach keine Dummheiten. Nicht wegen einer Frau. Nein! Idiot. Du hast alles verdorben. Hilda! Hilda! Elende Schwein! Bastard! Komm, tut ihm nichts. Er hat aus Eifersucht geschossen. Was soll das heißen? Ich hatte etwas mit der Kleinen. Alles ist aus. Wegen einer Frau. Ist das wahr, Hugo? Hast du ihn wirklich Jessicas wegen getötet? Ich habe ihn getötet, weil ich die Tür aufgemacht habe. Das ist alles, was ich weiß. Warst du denn nicht eifersüchtig? Vielleicht. Aber nicht Jessicas wegen. Sieh mich an. Denn was ich dich jetzt frage, ist von größter Wichtigkeit. Bist du stolz auf deine Tat? Würdest du sie wieder tun, wenn du sie noch einmal zu tun hättest? Nicht ich habe getötet. Der Zufall hat es getan. Hätte ich die Tür 2 Minuten früher oder später geöffnet, dann hätte ich die beiden nicht überrascht und hätte nicht geschossen. Ich kam zurück, um ihm zu sagen, dass ich seine Hilfe annehmen möchte. Weiter. Ich bin so weit, dass ich mich frage, ob ich wirklich getötet habe. Wie meinst du das, wirklich? Ich liebte Hödra, Olga. Ich habe ihn mehr geliebt als irgendjemand auf Erden. Ich liebte seinen Anblick, seine Stimme, seine Hände und sein Gesicht. Du musst in die Partei zurückkehren. Gut. Um Mitternacht kommen Louis und Karl zurück, um dich zu liquidieren. Ich werde die Tür nicht öffnen. Ich werde ihnen sagen, dass du noch verwendungsfähig bist. Verwendungsfähig? Was für ein komisches Wort. Verwendungsfähig. Bist du einverstanden? Gut. Ich bin zufrieden. Du hast 3 Stunden lang gesprochen. Und die ganze Zeit über hatte ich Angst. Wovor? Davor, was ich Ihnen sagen müsste. Aber alles ist gut gegangen. Du wirst nun wieder zu uns kommen und arbeiten wie ein Mann. Und du hilfst mir wie früher dabei? Ja, Hugo, ich helfe dir. Ich habe dich gern, Olga. Du bist die gleiche geblieben. Alle Tage habe ich an dich gedacht. Sag, Olga. Ja? Das Päckchen, das war nicht von dir. Welches Päckchen? Die Schokolade. Nein, das war ich nicht. Aber ich wusste, dass sie es schicken wollten. Und du hast es geschehen lassen? Ja. Aber was hast du dabei gedacht? Schau her. Weiße Haare. Sie sind in einer Nacht so geworden. Aber nun gehst du nicht mehr fort. Und was auch kommen mag, wir tragen es zusammen. Wie spät ist es jetzt? Gleich 12. Hör zu, Hugo, und unterbrich mich nicht. Ich muss dir noch etwas sagen. Was denn? Ich bin glücklich über das, was du gesagt hast. Ich meine, was du über deine Tat gesagt hast. Wärst du stolz darauf gewesen oder auch nur darüber befriedigt, es wäre alles viel schwieriger. Schwieriger? Du musst sie vergessen, Hugo. Ich verlange nicht viel von dir. Du hast doch selbst gesagt, du weißt nicht, was du getan hast und warum du es tatest. Du bist nicht einmal sicher, dass du Höderer getötet hast. Du bist ja schon auf dem rechten Weg. Du musst nur auf diesem Weg noch etwas weitergehen. Vergiss es. Es war nur ein böser Traum. Der Mensch, der Höderer getötet hat, ist tot. Er nannte sich Raskolnikow. Er ist mit Likörbonbons vergiftet worden. Ich werde einen anderen Namen für dich suchen. Aber was ist geschehen, Olga? Die Partei hat ihren Kurs gewechselt. Als wir dich zu Höderer schickten, war die Verbindung mit der UdSSR unterbrochen. Wir mussten ganz allein unsere Linie wählen. Weiter. Seither sind die Beziehungen wiederhergestellt. Im letzten Winter hat uns die UdSSR zu verstehen gegeben, sie wünsche aus rein militärischen Gründen, dass wir eine Annäherung an den Regenten versuchten. Und ihr? Ihr habt gehorcht? Ja. Wir haben ein Geheimkomitee von 6 Mitgliedern gegründet, zusammen mit der Regierungspartei und dem Pentagon. 6 Mitglieder. Und ihr habt 3 Stimmen. Ja. Woher weißt du das? Ein Einfall. Weiter. Von diesem Augenblick an sind keine nennenswerten militärischen Operationen mehr durchgeführt worden. Wir haben dadurch etwa 100.000 Menschenleben gerettet. Ausgezeichnet. Es kommt mir vor, als hätte ich das alles schon einmal gehört. Von Höderer! Sein Versuch war zu früh unternommen worden. Er war nicht der Mann, um diese Politik durchzuführen. Also musste er fallen. Aber wer war sein Mörder? Hugo! Antworte! Die Kameraden wussten, dass du einer von uns warst. Sie haben niemals an das Eifersuchtsdrama geglaubt. Wir mussten es ihnen erklären, so gut wir es eben konnten. Ihr habt also die Kameraden belogen. Aber wir sind doch noch im Kriege, Hugo. Man kann den Truppen nicht immer die Wahrheit sagen. Alles seine Worte. Alles seine Worte! Hugo! Das ist wirklich ein Verbrechen, das anfängt, lästig zu werden. Niemand will es haben. Ich weiß nicht, weshalb ich es begangen habe, und ihr wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt. Ihr seid alle gleich. Hugo, ich bitte dich. Alle gleich. Höderer, Louis, du, alle dieselbe Sorte. Nur ich bin offenbar an der falschen Tür gelandet. Hugo, du hast doch Höderer geliebt. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so geliebt wie in dieser Minute. Dann musst du uns helfen, sein Werk zu vollenden. Ich bin also wieder verwendungsfähig, ausgezeichnet. Aber nur unter der Bedingung, dass ich eine andere Haut anlege. Und wenn ich das Gedächtnis verliere, so wäre es noch besser. Das Verbrechen lässt man im Abfalleimer liegen. Ich aber werde morgen einen anderen Namen tragen und Hand in Hand mit den Leuten vom Pentagon arbeiten. Hugo! Hör zu, Olga. Die Antwort ist nein. Nein! Ich werde nicht mit euch arbeiten. Hugo, hast du denn nicht verstanden? Sie kommen mit ihren Revolvern. Ich weiß. Sie sollten schon da sein. Du wirst dich doch nicht niederschießen lassen wie einen Hund. Du bist doch nicht wegen nichts und wieder nichts sterben wollen. Wir vertrauen dir doch, Hugo. Du wirst sehen, jetzt wirst du erst richtig unser Kamerad. Du hast doch inzwischen bewiesen, dass da du... Da sind sie. Hugo! Die Partei... Olga, höre zu. Ich weiß nicht, weshalb ich Höderer getötet habe, aber ich weiß, weshalb ich ihn hätte töten sollen. Weil er schlechte Politik machte. Weil er die Kameraden belog. Diesmal sind sie es, Hugo. Komm, nimm diesen Revolver. Geh durch das Schlafzimmer hinaus. Nein. Geh! Wenn ich mein Verbrechen hier vor dir vertrete, dann hat er den Tod, der ihm gebührt. Hugo! Ich habe Höderer noch nicht getötet, Olga. Noch nicht. Doch jetzt werde ich ihn töten. Und mich selbst mit ihm. Oh. Meine Herren! Nicht verwendungsfähig!